wenn irgendwas nicht mehr blinkt, dann sag Bescheid, dann haben wir ein Problem. Also es blinkt nichts. Klar, wenn nichts, nichts mehr rot ist, so. Okay. Auf deiner Seite ist auch rot, ne? Die rote Laterne ist anders, ja, also ist, not safe for work. Das ist, nee, die, so möchte ich es nicht machen. Den höre ich nicht mehr so. Weiß ich auch nicht, das ist mir irgendwann... Diesen Holgi höre ich zweimal und vielleicht noch ein drittes Mal und dann ist er irgendwie nicht mehr witzig, der erzählt ja jedes Mal das Gleiche. Ja gut, aber wenn er wieder über die Fundamentalisten herzieht und wie man die... ja, aber auch das, wenn du dann noch nebenbei Vrindt mal hörst, da erzählt er auch nochmal das Gleiche. Also das ist eine ziemlich schmale Spanne. Naja, aber man hör uns an, wir sind auch nicht besser, von daher. Die haben immer die bessere Technik, wir müssen jemand suchen. Naja gut, dann haben wir auch wahrscheinlich mehr Zuhörer. Ja, wobei ich, nachdem ich das eine Weile gehört habe, ich schon gefragt, warum, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ich den Britlauf höre ich ganz gerne, da kann ich was lernen. Ja. Da gibt es noch so alternativlos, Küchenstudio und noch ein, zwei. Und diese Vrindheit, boah, ich habe mir das einmal angetan, aber 3 Stunden Fragen zu beantworten, die schon nicht so... Ja, lassen wir es. Wir sind nicht besser. Okay, wir machen es aber auch nicht hauptberuflich. Ja. Sorry, mein Pressesprecher hat die Fragenkataloge gar nicht abgearbeitet mit mir. Doch, ein paar hatte ich dir gegeben, nicht alle. Aber ah, die Fangfragen hast du behalten. Ja, der Rest ist doch sowieso dann Open Source, hätte ich fast gesagt. Am Anfang ist es ja noch ganz zahm. Ja, jetzt müssen wir sagen, Team Spikeman haben wir heute da, den männlichen Teil. Der weibliche wollte nicht. Wie sagen wir das mal? Sie ist so nicht so mit der Entwicklung des Geocachens einverstanden. Ich glaube, das können wir so stehen lassen, ne? Na, zumindest. Detail wollen wir jetzt nicht gehen. Hatte sie nicht den Drang, sich dazu zu äußern, dann war das nur so rum. Ja, Frauen pöbeln nicht gerne. Doch, man muss ja auch nicht pöbeln, aber. Nein, ich kann sie schon verstehen. Sie ist ja nicht die Einzige. Wir haben ja im Prinzip eine ganz ähnliche Aussage von Cosmic Bob bekommen. Damals bei dem Podcast. Ja, hatte ich ihn ja auch gefragt, ob er den Lust dazu machen. Hat er gesagt, ein halbes Jahr vorher wäre es gekommen, wir hätten vielleicht noch gemacht, aber der war auch. Einfach nicht gut drauf, um das mal so zu formulieren. Also hat er auch keine Lust, sich dazu äußern, weil er sagt, wenn er jetzt nur seinen Ärger rauslässt, das bringt es ja auch nicht, hat er ja auch recht. Hilft ja auch keinem. Naja, also die haben ihm ja aber in letzter Zeit wirklich die Caches zugemacht. Ja, mehr oder weniger hängt, ja. Also da wäre ich auch ärgerlich. Er hat echt gelitten, ich kann das verstehen. Ja. Tut mir auch leid für ihn. Aber wir hatten ganz, ganz netten Mail-Kontakt und Telefonkontakt. Heike hat dann ja angerufen, ich telefoniere nicht gerne. Ich habe eigentlich noch nie mit dem gesprochen. Heike hat schon 7 oder 8 Mal mit ihm telefoniert. Ich habe den noch nie gesprochen. Nein. Kommt irgendwann mal. Fangen wir mal an. Wie kommt der Name zustande? Wie der Name zustande kommt? Ach du Grüne. Ich meine, heißt weder Spike noch Man. Also. Tja, weißt du nicht? Wir hatten mal eine Ratte. Nee, 2 sogar. Als Haustiere? Als Haustiere. Meine Töchter wollten unbedingt Ratten haben. Und irgendwann haben wir uns breitschlagen lassen und haben dann 2 Ratten angeschafft. Die leben ja nun nicht allzu lange. Und eine sah aus wie nachher, als sie dann dem Ende zuging, wie so ein gerupftes, stacheliges Tier, so die Fellreste so. Und dann ging es irgendwann darum, irgendeinen Namen zu finden, weil da man ja gar nicht wusste, welche Entwicklung das Ganze jetzt nimmt, hat man ja irgendeinen Nickname genommen, um sich anzumelden bei Groundspeak. Und dann ist halt geblieben. Zuerst hieß mir Spikeman. Das heißt, es war nur ich und Martina hat einmal protestiert, dass sie gar nicht vorkommt im Namen. Und damals konnte man das noch problemlos umswitchen, da konnte man das selber ändern. Da musstest du also selber ändern? So, damals konnte man das noch selber ändern. Dann gab es eine Zeit, da konnte man das gar nicht mehr ändern, jetzt geht es auf Antrag irgendwie. Genau. Ich denke, jetzt kann man das wieder so ändern. Inzwischen kann man es sogar wieder einfach so ändern, selber wenn sein Name also frei ist. Ja. Das konnte man damals mal selber. Also ich kenne nur die Zeit, wo man hier hinschreiben müssen und dann entschieden die, ob sie es machen oder nicht. Nee, vorher konntest du es selber machen. Und wie gesagt, diese Ratte hieß Spikeman. Und deswegen, die war gerade in die ewigen Jagdgürtel eingegangen zu der Zeit. Und das war dann halt das Rattenteam sozusagen. Das Rattenteam, naja gut. Du weißt bislang keiner. Wobei, da kriegst du auch gleich Frage 2 durch. Ja, das passt gerade gut zusammen. Wenn du sagst, man konnte den Namen einfach nur ändern. Wie lange bist du dabei? Also angemeldet sind wir irgendwie seit April 2005. Gehört vom Geocaching habe ich irgendwann im Herbst des Jahres 2004 mal da, aber da war es irgendwie noch ganz weit weg und dann habe ich ja vor euch angefangen. Ja, unwesentlich. Hm? Ich habe Ende 2004. Also ich habe schon mal geguckt, was man so machen kann, damit habe es aber nie gemacht, weil irgendwie fehlte noch so der Zugang dazu. Ein GPS-Gerät war schon vorhanden, aber so im April, Mai 2005 ging es dann richtig los. Das war eine witzige Sache. Ja, das stimmt. Wie viele Caches habt ihr denn jetzt? Gelockte oder ungelockte? Über den Daumen. Das ist nur, dass die Leute mal eine Vorstellung haben, wie viel Erfahrung die am Tisch sitzt. 3000 bla irgendwas. 3200, 3300, ich weiß nicht. Ich habe Lock schon lange nicht mehr alle. Und, also derzeit eher Genusskescher, kann man sagen. Ja, da sind wir wirklich hinmutiert. Das ist hinmutiert. Ja, das Ganze hat ja eine Entwicklung genommen. Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang ziemlich schnell unterwegs war erstmal. Mhm. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Ich habe im Jahr 2002, 2003 mal so ein Yakumo Delta GPS gekauft. Das war im Prinzip ein PDA mit einer Aufklappantenne. Beim Aldi gab es das aber. Da hieß es aber, glaube ich, dann Medium, ja, hast du nicht gesehen. Ja, war das gleiche Gerät, ja. Das hatte eine grottenschlechte Falk-Navigationssoftware. Aber es hatte eben diese geile aufklappbare Antenne und einfach nur mal cool, das ja so auf und dann wartest du eine Viertelstunde, bis du einen Fix hattest, aber du hattest einen Fix und aber nur mit dem Fix und dem Kreisel, da konnte man ja nicht viel machen und einfach mal geguckt, was man da noch mitmachen kann mit dem Ding. Außer Autonavigation und. Die Kreise? War der schon dabei? Das meinst du? Nee, Globus? Man konnte, ja, mit Globus, man konnte halt was dazu. Das war die Software, ja. Die habe ich heute noch. Ich habe die bezahlt. Ja, sag ich. Schon klar. Ist zugelaufen. Auf jeden Fall bin ich dann immer mal auf den Seiten von Covoma gelandet. Das sagt dir wahrscheinlich auch noch was. Ne? Nee, das hat mir gar nichts. Covoma? Nee. Das ist so diese erste deutschsprachige GPS-Seite, also die sich mit Global Positioning Services und Satellites befasst. Und da stand irgendwie ein Link auf Geocaching und das fand ich total faszinierend. Ja, das kann ich verstehen. Hab's aber dann, wie gesagt, 2004 erstmal nur so zur Kenntnis genommen und 2005 haben wir es spontan einmal ausprobiert, weil plötzlich hinter unserem Haus plötzlich so ein Ding auf der Karte erschien, okay. Und jetzt machen wir das mal. Ja, das war die Katastrophe schlechthin, aber es hat funktioniert und es hat uns angefixt. Welcher war das denn? Rose des Archimedes hieß das Ding. Nee, die kenne ich doch. Das war so ein kleiner Multi in Langweg. Kann so eine Sache mir gar nichts mehr. Wir haben, glaube ich, 4 Stunden gebraucht, um den zu finden. Weil dieses Yakumo Delta hast nicht gesehen. Ja, es hatte Static Navigation. Das heißt, wenn du dich unterhalb von 5 Stundenkilometer bewegst, das konnte man passiert nicht. Gar nichts. Ja. Und wenn du dich schneller bewegt hast, dann sprang das Ding mal 50 Meter nach links oder 50 Meter nach rechts. Und da wir das natürlich alles nicht wussten, sind wir wie die. Ja. Ja. Wer war denn da oben? Die gibt es schon gar nicht mehr. Julie oder sowas. Das waren so die Cacher der ersten Stunde. Und dann gibt es eine ganze Menge, die das mal angefangen haben, aber nie weiterverfolgt haben. Also die haben ja nur ein paar hundert Pfund. Krass, gut. Das ist gut, dass Martina nicht dabei ist. Dann können wir auch fragen, wie alt du bist. Ich? Nee. Na, grob. Doch, wir sind schon zusammen. Zusammen sind wir 100. Also fast. Also wir sind beide ungefähr Ende 40. Ich bin 50. Naja, die Leute müssen eine Vorstellung haben, mit wem wir hier sprechen. Alter. Ja. Wart ihr denn schon auf Events? Wir waren schon auf Events, allerdings in diesen, wie lange machen wir das jetzt? 6 Jahren? Kann man die eigentlich so an 2 Händen abzählen? Das ist nicht unbedingt so unser. Mega Event auch schon mal? Ja, aber nur wegen des Icons. Ja, das kenne ich, das zieht doch gegen mich so. Also, wir sind wirklich damals, haben uns in Bremen angemeldet, das war ja so das zweite Mega Event in Deutschland. Das erste war, glaube ich, in Bochum. Ja, aber ich kann sagen, wo Pott war mal so ein Event, ja. Ne? Ja. Und Bremen war auch das. Ja. Bremen war also das Erreichbare und wie gesagt, wir haben uns da hingecasht, waren 2 Stunden da und bin nach Hause gefahren. Weil, wie gesagt, das. Gut, was los da? Ne? Ja, erstmal kamen wir zu spät, um überhaupt so diesen ganzen Werdegang des Events mitzuerleben und zum anderen. Verbinde ich Events immer noch nicht mit Cachen, weil das geht mir völlig ab. Ja, das widerspricht sich. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und wenn ich mir angucke, was auf Events teilweise gemacht wird, dann. Das wird immer besser, ja. Ja, will ich ja gar nicht, kann ich ja gar nicht mitreden, aber letztendlich. Das wird immer mehr, das liest man ja auch. Angesprochen. Es gibt ja Event-Cacher, die Event nur. Das habe ich schon von vielen gehört und mir selber geht es auch so. Ich war ja auch in Bremen, mein erstes und bisher einziges Mega-Event. Das war klasse, es hat Spaß gemacht, aber es hat auch gereicht. Also ich habe irgendwie keinen Anspruch, dann nochmal zu einem anderen Mega-Event zu gehen, auch wenn es noch so verlockend ist. Also ich sag mal so, das Problem ist, oder der Vorteil, diese Mega-Events haben, dass ich einfach so Leute wie die Stemmercacher mal treffen kann. Da kommen einfach Leute zusammen, die du sonst nicht triffst. Muss dein Kleiner jetzt mal betreuen, wir machen mal weiter, so lange gleich mischen. Ja, Marco muss jetzt mal sein Töchterchen betreuen. Sonst können wir so lange ausmachen. Nö, wir können die Fragen ja schon mal da durchgehen, das ist ja kein Problem, die kennt er ja auch. Wie hast du die Koordinaten von deinem ersten versteckten Cache ermittelt? Von meinem ersten versteckten? Ja. Unser erster versteckter Cache war ja gleich ein Multi. Wir hatten damals ein gelbes E-Tracks und dieses Gelb. Wer hatte das nicht, ja? Und dieses gelbe E-Tracks hatte Vor- und Nachteile. Wenn es Empfang hatte, war der Empfang wirklich exakt. Also exakter als die meisten heutigen Geräte. Und wir haben es dann halt gemacht, wie es damals in der Groundspeak-Anleitung stand. Man muss sich von 37 Himmelsrichtungen an fünf verschiedenen Tagen jeweils dem Punkt zu arbeiten und dann nimmt man irgendwie den statistischen Mittelwert. Sowas wie Google Map gab es ja noch nicht. Da bin ich noch vorsichtig mit Google Maps. Ja, also inzwischen ist das ja anscheinend ganz genau. Aber damals hat man das halt fünfmal, das war jetzt gegen den Tisch getreten. Macht nichts, das war das ebenso die Methode, nach der man vorging. Weil man es halt auch nicht besser wusste. Also heutzutage würde ich es... Also so übertreiben würde ich es auch nicht mehr, aber ich habe es damals genauso gemacht. An drei verschiedenen Tagen von wirklich verschiedenen Richtungen und so. War aber auch gut vermessen, muss man nicht anders sagen. Was guckst du denn sonst noch so an Internetseiten, außer jetzt GC.com oder ähnliches? Also was weiß ich, Foren, Blogs, Podcasts, Twitter, Facebook. Das ist mittlerweile, du kannst ja schon drei Seiten von füllen. Also ich bin eigentlich nur so weniger der Social Network Typ. Wenn bin ich Konsument, also eher so passiver. Ich bin zwar bei Facebook. Deswegen bist du ja hier. Ich bin auch bei Twitter angemeldet, allerdings ist die Zahl meiner Tweets extrem begrenzt. Ja, einer Monat. Kommt ungefähr hin. Das hat jetzt nichts mit Zurückhaltung zu tun und dann, dass ich mich da nicht irgendwie trauen würde. Mir fällt manchmal aber absolut nichts ein. Also ich bin jetzt nicht so der Smalltalker. Das geht mir also völlig ab. Deswegen auch diese Eventgeschichte. Das ist nicht so meine Sache. Naja, das halte ich mir später erst, weil du piekst ja nun manchmal auch ganz gerne, ne? Ich kenne so einen Hamburger LPC-Cache, wo einer mal darauf hinwies, dass es vielleicht nicht geschickt ist, auch noch zu locken, dass man nachts da war, wenn in der Description schon steht, dass man nicht da ist. Ja, aber dann habe ich das Gefühl, ich habe was zu sagen. Das ist. War ja auch offensichtlich ein Volltreffer bei den Reaktionen. Also ich will das gar nicht werten. Ich habe mich nur totgelacht. Ich habe mich mit Popcorn hingesetzt und gedacht, endlich hauen sie nicht auf mir rum. Nein, das eine hat mit dem anderen ja irgendwie gar nichts zu tun. Also ich nehme mir einfach ich nehme mir einfach das Recht heraus, in meiner näheren Umgebung, was hat sozusagen mal mit Caching was passiert. Dafür bin ich ja lange genug dabei, um einfach eine Meinung haben zu dürfen. Und die habe ich dann, wenn mir irgendwas gegen den Strich geht. Also ich fand, abgesehen davon, wir wollen ja auch gar keinen Namen nichts nennen, ich finde das gut. Also wenn gar keiner was sagt, wird das alles irgendwann Usus, muss man mal so sehen. Also irgendwo muss man auch ab und zu mal... Ich denke, da kommen wir nachher noch wahrscheinlich hin, in diese Ecke. Ja. Aber was jetzt so Social Networking angeht, da habe ich einfach manchmal das Gefühl, da passiert vieles nur um des Zwecks willen, ohne höhere Hintergründe oder ohne Bauer sucht Frau im Fernsehen ist, dann läuft plötzlich die Timeline über mit irgendwelchen, naja gut, das ist wie Chatten und Chatten war auch nie mein Ding, aber es gibt Leute, die mögen das, insofern ist es völlig okay. Aber wie gesagt, da bin ich eher passiver Teilnehmer. Das mit Bauer macht Frau macht mir auch immer Angst. Obwohl der Kalender nicht schlecht aussah. Da geht es mir einfach nur ein bisschen so darum, so ein bisschen den Finger auf den Puls zu haben, was passiert eigentlich gerade. Das ist der einzige Grund, warum. Schaust du dann noch auf die Konkurrenzplattformen? Open Caching, Terra Caching und so weiter und so fort. Da war eben die Frage schon drin, oder? Nee, das andere war ja mehr so, wie du sagtest jetzt, Social Networking. Gut, okay. Das bezieht sich jetzt mehr so, machst du überhaupt Open Caching auch oder so? Also ich war dem Open Caching gegenüber zu Anfang eigentlich recht aufgeschlossen, weil ich gedacht habe, okay, ist ja nicht schlimm, wenn man jetzt so eine Alternativplattform hat und die sich gegenseitig pushen. Das Ding ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Das hat aber bei Open Caching mehr oder weniger personelle Gründe in meinen Augen. Also die Protagonisten von Open Caching haben mehr kaputt gemacht, als sie eigentlich geschaffen haben. Einfach weil sie so reagiert haben, wie sie reagiert haben. Und damit haben sie auch die Plattform mehr oder weniger gekillt. Also ich hatte plötzlich kein Interesse mehr dran. Es war mir einfach mit zu viel Ideologie verbrämt. Und das will ich in meinem Hobby nicht haben. Ich will einfach, es ist mir wirklich völlig egal, wo ich die Caches herkriege. Ich möchte sie in einer vernünftigen, zeitnahen Form präsentiert haben. Und das gelingt Groundspeak immer noch besser als sämtlichen Alternativplattformen, die ich kenne. Ja, und ich kenne eigentlich nur eine, die funktioniert, das ist Open Caching. Da gibt es Terra Caching, da war ich noch nicht drin. Die sind wohl, da bin ich jetzt angemeldet mittlerweile, die sind wohl kurz vorm Sterben gewesen, hat das jetzt mal ein anderer übernommen, der wirklich plant, daraus was zu machen. Da muss man aber abwarten. OpenCaching.de geht es mir genauso wie dir, habe ich am Anfang immer gesagt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich gut werden, aber ich gönne sie, ich versuche sie zu unterstützen, alles. Aber als das so anfing, die Argumentation ging ja nicht mehr um die Qualität der Seite oder irgendwas, sondern es ging nur noch darum, warum sie besser sind und weil sie umsonst sind. Und ich halte von diesem ganzen Umsonst-Argument schon immer nicht viel. Also ich habe da als damals auch noch, als das mit OpenCaching losging und besonders als in der deutsche Wanderjugend. Alles, was mit das Deutsche anfängt, da kriege ich schon ja, Spargel. Gut, muss es sein. Kann man sehen, wie man will. Ja. Aber da wurden ja wirklich hochheiße Diskussionen auch im grünen Forum geführt. Und da haben meines Erachtens so halt die aus der Richtung Open Caching kamen, doch teilweise sehr aggressiv und arrogant reagiert. Irgendwie glaube ich, dass wir diesmal tatsächlich viel Kommentare für diesen Podcast kriegen. Gefällt mir gut. Ja. Nein, ging mir ganz genauso. Also ich habe allerdings bei Open Caching komplett dicht gemacht, nachdem ich 3-4 OC-Onis gemacht habe, die alle Schrott waren, ungepflegt. Da können die Betreiber nichts für, aber das war einfach so die Erfahrung. Und zum anderen, als dieses Beknackte mit diesem Google Maps anfing, wo du irgendwie ein offenes Cabrio finden solltest. Und das hatte sowas von Challenges in Arm. Ey, boah, also ich habe Open Caching so als eigene Plattform nie genutzt. Es gab mal eine Zeit, das weiß ich nicht mehr, wann das genau war, das muss so 2006, 2007 gewesen sein, da hat man Open Caching ja noch genutzt, jedenfalls als Cache-Leger und hat seine Caches auf beiden Plattformen veröffentlicht. Zu der Zeit haben wir keine Caches veröffentlicht. Da kommt man aber mal gut bei Open Caching gucken, wo gab es denn neun? Weil die ja ohne diesen Reviewer-Prozess gelistet und konnte man dann früher sein. Ich meine, wir waren die FTF-Jäger, aber man wusste immer eine Stunde vorher. Ja, ja. Das ist dann aber gestorben, als keiner mehr auf Open Caching was veröffentlicht hat. Jedenfalls hier in diesem Raum. Ich glaube, Open Caching ist in anderen Bereichen Deutschland doch ein bisschen erfolgreicher als hier im Bereich Hamburg. Also hier ist es tot. Wenn ich raufgucke, sehe ich keine Caches, die man suchen kann. Naja, du kommst ja aus dem Hamburger Raum schon eher. Wenn ich bei meinen Heimkoordinaten schaue, also ich habe einen Umkreis 20 Kilometer Informationsmail, wenn ein neuer Cache rauskommt. Ja. Und alles, was ich bekomme, ist 19, irgendwas Kilometer nach Osten. Das ist dann halt Hamburg. Ja, klar. Da kommen halt ab und zu mal Mails. Aber irgendwas mit 18 Kilometer oder noch weniger ist nicht. Das ist auch dünn geworden. Also hier passiert nichts. Ich bin immer noch unter den ersten 24. Wenn du auf geocaching.de gehst, da gibt es so eine komische Statistik über die 25 mit den meisten Founds. Da stehe ich immer noch drin. Obwohl ich das schon 3 Jahre nicht mehr benutze. Also die Plattform ist tot, die kann man begraben. Das ist. Also ich finde sie immer noch besser als opencaching.com. Welche? Terra. Die OpenCaching.de finde ich immer noch besser als die OpenCaching.com von Garmin. Die ist für mich sowieso eine völlige Totgeburt gewesen. Also so einen Haufen Schrott habe ich noch nicht gesehen, auch optisch. Also, da ist ja Navicache. Die lebt immer noch, die scheiß Frau. Ja, Navicache, das ist ja, ich glaube. Die haben sie vergessen abzuschalten. Ich glaube, die Seite hat Radio Scout gekauft. Ja. Aber das Ding lebt immer noch. Betreibt sie weiter. Ja, aber die Caches, die neuesten Caches auf dem Navi Cache sind ja auch von 2005 oder 2006. Ich habe mich überlegt, mir tatsächlich mal wieder einen einzustellen, nur als Gag, echt, ob die überhaupt irgendeiner noch macht. Und was ja jetzt echt im Kommen ist, also was wirklich gepusht wird, ist dieses Manzi. Und dieser Scheiß trifft tatsächlich den Nerv. Guck dir mal an, nach der Nordseetaufe war die Manzi, den sie da mal eben hingeschmissen haben, war der irgendwie deutschlandweit die Nummer 1 so oft, wurde das Ding gemacht. Also ich habe zu Manzi zwar eine Meinung, aber die wird wahrscheinlich dir nicht gefallen. Ich finde, Manzi ist eine Totgeburt. Weil das heißt, ich bin da schon abgemeldet. Also ich habe den Eis gegen die. Ja. Ich hoffe, dass da möglichst viele hinwechseln. Aber ich glaub, nein, also da wird auch keiner hinwechseln. Ich musste herzlich lachen, als plötzlich alle, die meinen, sie sind jetzt Geocacher und bestehen darauf, dass der Cacher ein eigenes Gerät hat. Das muss wasserdicht sein, Witt- und Wetterfest, das darf hinfallen, das muss schwimmen, das muss alles Mögliche machen und sonst darf man damit nicht cachen. Die holen plötzlich alle ihre iPhones aus der Tasche und rennen mit dem Barcode-Scanner hinter Verkehrsschildern und Leitplanken hinterher. Ja. Das passt für mich nicht zusammen. Das machen aber viele tatsächlich. Ja, ich weiß, aber sie widersprechen damit ihrer eigenen Haltung. Nur indem sie die Plattform wechseln, legitimieren sich für sich selber ein ganz anderes Verhalten, als sie es bei Geocaching wiederum verdammen. Und das passt nicht. Nee, aber fandst du denn, dass die Aussagen, die da so getätigt werden, jemals was mit dem zu tun haben, was sie wirklich tun? Ich sehe die mal alle mit dem Auto mitten im Wald dann, die mir vorher erzählt haben, dass sie das Hobby ja betreiben, weil sie so gerne spazieren in den Grünen. Also ich habe da sowieso so meine Schwierigkeiten mit. Also ich hätte mir gewünscht, wenn man diese Barcode-Spielerei halt mehr auf Seiten der Geocacher, also nicht von Seiten Groundspeak, sondern von Seiten der Geocacher in irgendwelche Multis integriert hätte. Da gibt es wenig von, ne? Ja, stimmt, ein paar gibt es, wo das mit drin ist, ein paar Mysteries, wenige, ja. Und wenn ich habe mir die manche Geschichte ja auch mal angeguckt, bis dann in irgendeinem Forum, ich weiß nicht, ob im grünen, gelben, braun oder im schwarzen Forum, irgendwann sagte, er hätte jetzt den ersten Manzi-Trail gelegt. Ja, das habe ich auch. Oh, das und, oh Gott, und, ich hab und dann, der war und schon dann, beleidigt. Und dann kam die Aussage, und das sind irgendwie alle 5 bis 10 Meter ja, einer. Ja, ja. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie jetzt Horden von Leuten mit einem Smartphone in der Hand alle 5 bis 10 Meter versuchen, das Ding einzuscannen und dann glücklich und zufrieden sind, wenn sie irgendwelche 100.000 Punkte haben. Also für mich ist das eine reine Modeerscheinung. Weil gut, dass du das nicht beschrieben hast. Danach musste ich mir anhören, wie viel. Der hat mir ausgerechnet, wie viel ich am Tag gefunden habe, weil wie könnte ich ihm denn unterstellen, dass er punktegeil ist? Ich hatte so wirklich noch höflich geschrieben, dass ich das schon komisch finde, gleich mal einen Power-Trail für Manzi zu legen. Ja gut, wenn dieser Power-Trail jetzt in irgendeiner Form eine weitere Strecke oder irgendwie was Besonderes wäre, außerhalb des reinen Statistik-Manzins oder wie man das immer nennen sollte. Aber nein, es wurde einfach dazu gelegt, um irgendwie wiederum Statistiken zu erzeugen, um der Statistik willen. Nein, Statistik zählt nicht. Doch, Statistik zählt nicht. Für jeden Cacher steht Statistik. Das ist einfach wichtig. Ob für andere oder für sich selber. Ich muss das Fragen noch üben, weil es wurde reklamiert, dass ich immer zu wie suggestiv fragen. Dazu, das wollte ich am Anfang schon erwähnen, das muss ich mal dazu sagen. Ja, das stimmt. So einfach kann ich das beantworten. Wir sind ja hier auch keine Reporter, sondern wir lieben dieses Hobby und natürlich wollen wir gerne Antworten hören, die uns gefallen. Aber bis jetzt hatten wir Gäste, die scheißen was drauf, ob ich suggestiv frage oder nicht. Die sind alle erwachsen genug, um das zu antworten, was sie möchten. Also, sonst würden wir sie nicht einladen. So wie mal kurz zu dem Thema. Wie wird es denn bei euch so weitergehen? Mehr, weniger oder viel mehr cachen? Oder was meinst du? Also wir haben so bereits seit 2 Jahren mehr oder weniger so eine Low-Level-Basis gefunden, auf der wir cachen. Also wir cachen in der Regel zusammen 98% mittlerweile oder 99%. Mhm. Dass Martina nicht dabei ist, kommt selten vor. Wir benutzen das praktisch als Selbst für uns beim Stich. Ja. Gut, das ist diese 1% mal. Ne? Aber ansonsten ist das halt inzwischen eine Samstagsnachmittags- und Sonntagsnachmittags- Freizeitbeschäftigung geworden, die uns einfach immer noch viel Spaß macht. Also mir dreht sich das nicht mehr groß um Zahlen. Deswegen logge ich auch, wenn ich mal Lust habe. Martina loggt inzwischen auch, das hat sie vorher nie getan, weil sie meint, dieser Berg von Field Notes müsste das Ich finde das auch nicht gut, dass ihr nicht loggt, weil dann weiß ich ja nicht, ob ich dich anrufen kann, ob ihr den schon gemacht habt. Also ihr solltet das zeitnah loggen, damit ich Telefonnummer so gut habe. Auch wenn ich schon nicht mehr so viel anrufe, das habe ich mir abgewöhnt. Aber und ich denke, das wird auf diesem Level bleiben, wobei es sich eine Veränderung dahingehend jetzt in letzter Zeit ergeben hat, dass uns gerade im Moment so ein bisschen die Long-Distance-Multis Spaß machen. Mhm. Und da rückt das Cachen ja ganz weit zurück. Also da ist es ja eher... Das ist das Wandern. Das Cachen sich bewegen. Cachen machst du ja am Rande mit. Wobei der Technik-Multi, den wir haben am Wochenende eingemacht in Winsen. Wie hieß der? Agent Schmidt. Das ist geiles Teil. Also eine Elektronikstation nach der anderen. Mehr will man gar nicht sagen, sonst wird das alles gespoilert. Ja, also wir werden nicht aufhören mit dem Cachen und wir betreiben es im Moment auf Sparflamme, was aber nicht heißt, dass es wieder mehr wird oder noch weniger wird. Also bleibt wie es ist. Ne? Ja. Ich glaube, die nächste Frage überspringen wir mal, das hatten wir eh schon gehört. Ja, ne, Wettbewerb und Cacherton, da brauchen wir nicht davon. Was denn? Was machst du von Wettbewerben beim Cachen? Wettbewerbe beim Cachen reden. Also, da muss ich sagen, warum nicht? Also wenn das jetzt eine zentrale Geschichte ist... Ich habe nicht suggestiv genug gefragt, siehst du, die Antwort wollte ich nicht hören. Nein, also es geht auch in erster Linie um Spaß haben. Ja. Mhm. wenn ich jetzt ein Event veranstalte, ist dieses Event einzig und allein erstmal ein Datum, an dem plötzlich viele Leute da sind. Und die Events, die ich bislang besucht habe, die endeten auch genau da. Da waren ganz viele Leute und die wussten nicht miteinander anzufangen. Oder wenn sie sich kannten, haben die miteinander geredet. Also es ist jetzt nicht so, dass da großartig jetzt irgendwie der Rahmen da war. Mhm. Wenn du aber mal so die ersten Logs der ersten Stadtmeisterschaften, ich glaube, die hat damals Kai 977 aus Berlin gemacht. Wenn du dir mal diese Logs durchgelesen hast, wie viel Spaß die Leute hatten, das drehte sich da gar nicht ums Gewinnen in dem Sinne, sondern es drehte sich um diese Aktion. Und diese Aktion ist für mich viel dichter an irgendeiner Art von Geocaching dran, als es jedes Mega-Event sein kann. Ich meine, die bemühen sich auch unheimlich, irgendwie Programm zu bieten. Ja, dieses Programm wird aber, vielleicht stimmst du mir dazu, vielleicht auch nicht, rutscht im Moment immer weiter so in Richtung Messe, Verkaufsveranstaltungen. Der unvermeidbare LED-Lenser-Stand, an dem ich nicht mehr vorbeikomme. Garmin ist da, Magellan ist da. Ja gut, anders funktioniert es natürlich auch nicht mehr. Also das muss man auch klar sagen. Also wie in Köln, wer hätte das finanzieren sollen? Also ja, ich weiß es nicht. Ich habe nur gesagt, in dem Moment hat aber sowas wie eine Stadtmeisterschaft mehr mit Cashen zu tun als das. Ja, also was ich mir darunter vorstelle. Nee, stimme ich dir vollkommen zu. Also Köln war für uns toll, weil wir alle mal wieder getroffen haben. Aber ich habe mich 3 Tage lang gefragt, was das noch mit Cashen zu tun hat. Weil also 4.500 Leute, da ging es auch schon wieder eigentlich nur um die Zahl. Wirklich, da ging es nur, will ich gar keinen vorwerfen. Das ist ja okay, das ist, also, mein Gott, steht man auch mal gut da, aber eigentlich hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass, ich habe ja nicht mal mehr alle getroffen, weil über 4.000 Menschen da rumliefen. Wobei das in Köln sogar noch geht. Also in Ulm fand ich das schlimmer. Also ich fand jetzt nicht Ulm schlimm, sondern einfach, in Ulm bin ich morgens durch die Stadt am Sonntag nach dem Event. Und an jeder Scheißpissecke standen 2, 3 und wühlten in irgendwelchen Löchern. Also du wusstest alles Geocacher. Komplett die ganze Stadt wirkte morgens wie von Geocachern übernommen. Na, hätte ich schon wieder Hautausschlag gekriegt und mir nach Hause gekommen. So ähnlich ging es mir auch, ja. Ja, und deswegen, also auch so, Cacherton sagt mir jetzt nur entfernt was. Ich glaube, es ist Traveling Viking mit seinem Irgendwo im Harz haben sie das mal gemacht, da habe ich es mal durch Zufall. Ist ja auch so eine Spielgeschichte. Also als das mit Location-Based Games zu tun hat, das ist für mich da dran und macht für mich mehr Sinn. Aber in dem Moment, wo wieder ein Gewinner, ein zweiter, dritter, ein Kassenwart und ein Jugendwart gekürt wird, kriege ich auch schon wieder Schwierigkeiten damit. Aber wenn das so deutsche Cacher-Jugend. Wir treiben darauf zu und es wird in irgendeiner Form ein Verband geben. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Das habe ich aber auch schon vor 5 Jahren gesagt. Das ist einfach. Ich habe sowas Ähnliches jetzt bei der Nordseetaufe gesehen. Da wurde die goldene Münze übergeben vom GCHN. Das steht wohl irgendwie für Geocaching Hoher Norden. Ja. Hoher Norden, das wohl schon so. Das hörte sich schon vereinsähnlich an. Ich kann es jetzt echt nicht beurteilen, auch völlig ohne Wertung, aber da wurde schon der Start so eine ganze Konstellation. Also da waren 4, 5 Leute und übergaben dann Münzen. Von mir aus können die Leute mit ihrem Geocaching machen, was sie wollen, solange sie nicht den Anspruch auf Alleinvertretung für sich reklamieren. Das ist für mich dann das K.O.-Kriterium. Ne? Das sind ja diese 3 heiligen Könige, die immer für alle sprechen wollen, da aus dem Grünen Forum. Da vom Deutschen Wanderverband und noch 2, die haben auch irgendwie bei MacPom wohl schon einen Vortrag gehalten, wo satte 40 Cacher kamen. Ja, das war aber auch ein bisschen schlecht kommuniziert. Ne? Ja, aber ich habe auch noch keine große Begeisterung gehört, dass wir die 3 bräuchten, damit wir für uns sprechen. Bin ich jetzt nicht informiert, ich habe davon gehört, aber was da letztendlich abgelaufen ist, weiß ich nicht. Ich darf mich hier nicht aufstützen. Doch, aufstützen schon, nur nicht hauen. Nicht hauen. Es gab ja noch mal zu der Zeit, auch als diese 3 auftraten, noch da praktisch die Gegenbewegung. Das war iggeocaching.de, das Forum. Das ist damals aufgemacht worden, da passierte nur gar nichts. Das war Alex, der das gemacht hat. Ich glaube, das war so eine Alex Schweigert-Spaßgeschichte, ne? Ja, und dieses Forum ist jetzt offen. Oh, jetzt stirbt uns der Gast. Ich glaube es nicht. Nee, also er hat das Forum jetzt geöffnet. Ich weiß allerdings jetzt überhaupt nicht, was er damit vorhat. Ich kann das überhaupt nicht bewerten oder beurteilen. Ich hatte nur gesehen, dass er jetzt also die ersten Unterbretter sozusagen da gemacht hat. Das ging wohl auch im Zuge mit dieser, die wollen ja 5 Halligen abfahren mit dem Schiff und so. Dafür benutzt er das. Aber er will das jetzt auch praktisch genauso wie so ein grünes Grünforum praktisch eröffnen. Also ich, ob das jetzt das Konkurrent ist, keine Ahnung, wie er das gedacht hat. Da hat er nichts zugeschrieben. Warum nicht? Ja, mich stürzt es auch so nicht. Ich habe mich schon mal gefragt, wie viele Foren brauchen wir noch? Also wo soll ich da überall noch schreiben? Also ich habe das blaue Forum, das fand ich fast noch am sinnvollsten, einfach weil es am Geocaching.com hängt. Dann habe ich das Grüne, da schreibe ich nichts, weil nach 3-4 Posts spätestens das erste Wort Arschloch fliegt. Dann gibt es Google Plus, dann gibt es Twitter. Mittlerweile gibt es etwa 748 Blogs, die auch alle nichts anderes tun, als Meinungen zu vertreten. Ich habe da gar keine Lust mehr, dem einzufolgen. Das ist mir einfach viel zu zersplittert. Na gut, also noch ein Forum wäre nicht schlecht, weil das finde ich jedenfalls. Das blaue Forum ist nur interessengeleitet, Groundspeak, und da wird auch ab und zu mal der Zensurpinsel geschwungen. Ohne kann man ja auch, ist ja eigentlich Forum. Hab ich noch nicht, es wird schon ziemlich schnell zugemacht mal oder verschwindet auch mal was. Ja. Echt? Ich lese jetzt nicht mit. Das Grüne finde ich von der Anlage her eigentlich. Also ich kenne viele Foren. Ich bin eigentlich so ein Forenmensch, auch was andere Geschichten angeht, gerade im technischen Bereich. Ich habe aber noch nie so ein Forum wie das Grüne vorher oder hinterher gesehen. Das hat eine ganz eigene Dynamik, eine ganz eigene Dynamik, ganz eigenen, also Charme in Anführungszeichen, weil ja, wir haben uns da auch mal beschimpft. Wir haben uns da auch mal beschimpft. 2006 oder so, ging zum Klettern, Kellercache ist immer scheiße. Es ging um Lost Place Caches. Da hast du damals gesagt, es ist strafbar, wenn man Zäune übersteigt. Ja. Ja. Du siehst mal, ich kann mir das nicht mal eine Stunde merken, geschweige denn 3 Jahre. Das waren aber noch die. Ja, das waren noch Zeiten, ja. Nein, also. Da wurde aber erst auf der zweiten Seite, glaube ich, beschimpft. Jetzt geht das auf der ersten Stunde mal los, ja. Dann gibt es hier gleich die nächste Frage. Hattest du denn schon mal Kontakt mit Jägern, Förstern, der Polizei oder so, wenn es ums Cachen ging? Einmal. Das war ein Cache vom A-Team drüben bei Gesacht. Ich glaube, das Ding hieß die Soda-Brücke oder Soda-Brücke-Bonus, irgendwie in dem. Ja. Kennst du den auch? Nee, ich überlege gerade. Also ich kenne einige von denen, aber die sagten mir jetzt nichts. Und da haben wir einen Yachtpächter getroffen, der uns mehr oder weniger da vom Gelände weghaben wollte, obwohl das ein öffentlicher Forst war und der war auch sehr bestimmt. Wir sind dabei dann einfach, also damals waren wir aber zu 6, da waren noch andere Kescher dabei. Haben uns nicht großartig mit dem angelegt. Ne? Wir sind dann einen Waldweg weitergegangen und dann von hinten wieder rum und haben uns gesetzt. Was soll man machen? Soll man sich da jetzt in einer Form Konfrontationspunkte suchen, die man nicht haben will oder haben soll? Bringt ja auch keinem was. Ansonsten, einmal mit der Polizei hatten wir noch was. Die haben einmal unseren Cache auf der Überfahrbrücke vom Rangierbahnhof Maschen gelockt mit einem großen Stempel. Da gab es von irgendwo mal. Gab's so mal jemanden, der da angezeigt hat, dass da wohl irgendwie Gestalten auf der Brücke immer irgendwas suchen. Und die, oh Gott. Ich habe das als die einzige Logrolle, die ich aufbewahrt habe. Das also von der Polizei, die Stelle Seebetal ist ein Stempel drin mit Unterschied. Nee, Moment, ihr habt ein zweites Mal noch. Naja, nicht direkt. Was denn? Doch, den adoptierten Cache, ich glaube. Diamantgraben, wo die Leiche gefunden wurde. Ja gut, aber da. Der war doch von Kira hingeschmissen. Nee, der kommt von Supermax noch. Also ja, die Leiche kommt von dir. Nee, also dieser Cache ist wunderbar, den braucht man nicht zu warten, weil da keiner hinkommt. Der wird ungefähr alle halbe Jahre einmal gefunden und da passiert nicht viel. Der ist doch geil, der Cache. Ja, aber man muss den Zugang finden und den Zugang findet man als Ortsfremder nicht. Also ich habe den ja auch gefunden, also ich war auch in dem Sinne ortsfremd. Also man muss schon ein bisschen suchen, ja, aber und es ist auch komisch, da oben lang zu gehen. Und die letzte Wartung habe nicht ich übernommen, sondern die hat eine Cacherin übernommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es war die Ownerin vom Blutsauger von Sülzberg. Mhm. Die wollte am nächsten Tag mit anderen Cacherin diesen Ort besuchen und der Cache war nur stillgelegt. Dann hat sie halt eine Dose mitgenommen und da hingelegt. Das fand ich klasse. Ich bin außerdem nicht wieder da gewesen. Also das ist jetzt bestimmt 2 Jahre her. Richtig. Und da hat man letztes Jahr oder Anfang des Jahres einen Leichnam gefunden. Halb verwiesen. Den hat auch ein Cacher gefunden, der auf dem Rückweg von dem Cache wieder zum Ausgang war. Der ist dann querfeld eingelaufen, ne? Statt den normalen Weg, der da lang führt. Da gibt es ja eigentlich keinen Weg, da gibt es nur eine Angler-Trampelfahrt. Ja, aber den Trampelfahrt hat er nicht genommen, glaube ich. Er ist dann zurück, ist er mehr durch Schilf gelaufen und da hat er dann jemanden gefunden, der wohl schon etwas länger dort war. Mit Lederjacke noch an und so. Mhm. Hat es das wirklich mit? Du hast mir das mal erzählt. Ach so. Cool, ne? Das ist nicht unbedingt eine Erfahrung, die ich machen möchte. Das. Nee, das stimmt. Wie geht dir das? Liest du alle Cache-Listings vorher, bevor du losziehst? Bitte was? Liest du die Cache-Listings? Die Frage, die könntest du jetzt ja mir besser beantworten als dir. Natürlich lese ich die Cache-Listings. Aber letztes Mal war das erste Mal gewusst, worum es geht. Was Martina, was steht da? Aber beim letzten Cache hat er tatsächlich alles gewusst. Ich muss es zugeben, will. Beim sogar die Logs hat er gelesen. beim Tradi mache ich es nicht. Also beim Tradi ist es inzwischen obsolet. Da gucke ich dann auch nur aufs, auf die Koordinaten. Und wenn ich ihn nicht finde, gucke ich mir die Cache-Beschreibung an. Ist zwar ein bisschen schade, aber hat sich halt so eingebürgert, weil Tradis machen bei mir zwischendurch. Das ist immer blöd, wenn jetzt ein Tradi ist, der Vierkant ist ja noch, kann ich sagen, kann man dabei, habe ich auch nicht, aber könnte man dabei haben. Was wollte der letzte haben? Der wollte eine ganz merkwürdige Schraubenschlüsselgröße haben, die du also nicht normalerweise dabei hast. Die Frage ist das nur T5 oder nicht normalerweise? Ja, das ist ein Hilfsmittel, das du brauchst. Das machst du so. Ich würde sagen, nein. Also die Herangehensweise bei einem Tradi, den ich nicht kenne, wo man, aber es kommt wirklich selten vor, dass wir nochmal eine Tradi-Runde machen. Und wenn wir sie machen, dann gibt es ein Prozedere, nachdem diese Caches ausgewählt werden. Bei Tradi-Runden suche ich mir vorher nicht raus, wie die heißen oder was die beinhalten. Da gibt es dann halt Georg auf dem Smartphone. Mhm. Wenn ich wirklich vor Ort sehe, hier kann irgendwas nicht stimmen, dann gucke ich mir die Cache-Beschreibung an. Aber erst in dem Moment. Ja, klar. Bei Multis ist es ganz anders. Bei Multis lese ich mir vorher die Cache-Beschreibung durch und ich drucke sie auch aus. Ich bin noch Papiercacher. Ich brauche ein Stück Papier zum Schreiben drauf. Internetausdrucker. Ja, ist halt so, hat sich so eingebürgert. Also ich würde ein Horn kriegen, wenn ich denn irgendwelche Wegpunkte in mein Gerät tippeln müsste oder ich müsste sie irgendwie in ein Memo speichern. Ja, du hast den Steinzeitknochen, naja. Steinzeitknochen? Also, Cache-Beschreibung lesen, ja, Logs eigentlich in der Regel nicht, weil das ist mir zu mühselig. Also, die wenigsten Cacher, die viel schreiben, sind Schriftsteller. Da finde ich mich auch zu. Und das wird, je länger die Logs, desto holpriger werden sie. Und das macht einfach keinen Lesespaß. Und um vorher Informationen rauszuziehen aus einem Log, muss man schon ein sehr gutes Gedächtnis haben. Und das habe ich einfach nicht mehr. Also wenn ich dann vor Ort... ich bin älter als 20. Wenn ich dann irgendwie vor Ort sehe, ich komme also mit dem Lesen des Listings nicht weiter, dann gucke ich schon mal im Log nach, ob ich da irgendwas finde. Aber die Quote, dass man was gefunden hat, ist erschreckend gering. Also aus Logs lese ich eigentlich in der Regel nichts raus. Es sei denn, es gibt einen Kardinalfehler im Cache, der nur in den Logs wiederum vermerkt ist. Aber ich lese ja... Ich müsste heute bei vielen Caches müsste ich hunderte von Logs durchlesen und filtern nach irgendwelchen Informationen. Ne? Das naja, meistens bringt es was. Es gibt heute mittlerweile leider halt auch Owner, die dann echt im Log irgendwas verbessern, weil sie gar nicht begriffen haben, wie man das richtig macht. Also da kann sich ab und zu mal was ergeben, ja, aber. Na, eher ist die Chance da, dass man was ausschließen kann. Wenn man dann liest, so die erste offensichtliche Stelle haben wir alle abgesucht, aber keiner ist da fündig geworden, weil es da ja auch nicht liegt. Dann kann man manchmal schon sagen, okay, dann guck mal in die Ecken. Nicht ganz offensichtlich. Ja. Also dazu muss ich jetzt sagen, ich erwische mich erschreckend häufig, dass ich, wenn ich irgendeinen Cache nicht finde und ihn nach dem zweiten für mich logischen Ansatz auch nicht finde, dann drehe ich mich immer häufiger rum und gehe einfach weg. Weil liegt nicht nur an mir, sondern das kann auch einfach dann in dem Cache liegen. Und dann geht es mir einfach auch nicht um diesen blöden Punkt, sondern dann habe ich keinen Spaß mehr dran, wenn ich erst 1000 Kilometer Logs durchscrollen muss, bis ich irgendwo im Log 3 Monate vorher die winzige Information finde. Also so hinterher bin ich da nicht mehr. Ne? Also ich will meinen Spaß haben, aber keinen Stress. Und also der Punkt, der stört mich jetzt auch nicht, aber wenn ich schon da bin, will ich den Scheiß auch weghaben. Also der Punkt ist dabei nicht so entscheidend. Hat sich bei uns sehr viel geändert. Ja, das habe ich doch nicht. Also das mit den Punkten sehe ich auch so. Wenn ich keine Lust mehr habe, höre ich einfach auf, auch wenn noch 3 Stück in der Nähe liegen. Also wir telefonieren ja auch kaum. Also wenn wir es nicht finden, lassen wir es liegen. Es sei denn, der Cache ist so gut, dass wir es schade finden, ihn abzubrechen. Dann greife ich schon mal zum Telefonhörer. Das ist aber auch der einzige Fall. Oder ich bin wirklich hunderte von Kilometern gefahren mit einem Anspruchsdenken an diesen Cache, der muss es jetzt sein. Ich mache es genau andersrum. Wenn der richtig gut ist, fahre ich eher nach Hause und schreibe einen an, um sozusagen um den Cache zu ehren, in Anführungszeichen. Aber wenn der richtig scheiße ist und ich bin schon da, nee, dann will ich den auch erledigt haben und dann rufe ich tatsächlich wieder an. Also umso schlechter der ist, umso eher das hast du mich falsch verstanden. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, so ohne weiteres nochmal vor Ort zu sein, dann ist es sowieso dann, okay. Das ist für mich der kategorische Fall des Telefonierens. Wenn mir ein Cache gefallen hat und ich habe das Gefühl, ich habe nicht richtig gesucht, ich habe keine Möglichkeit zu suchen, dann gehe ich auch ein zweites Mal hin. Das meine ich, genau. So war das früher einfach gang und gäbe. Ich kann mich an einen Cache von Erzbodizo erinnern. Da war ich, glaube ich, 87.500 Mal. Ohne jemanden anzurufen. Also abgesehen davon hatte man damals auch kaum einen, den man anrufen konnte, die 3, die es gab. Ich habe ihn dann irgendwann gefunden und das Gefühl, den jetzt gefunden zu haben, war einfach ein erhebendes Gefühl. Du hast es nicht sponsern lassen. Das war halt. Ja, das stimmt. Aber das muss ich jetzt nicht mehr haben. Ich habe andere Ansprüche ans Cache. Das ist einfach. Hat sich viel geändert. Cache gefunden hast du richtig mies war. Wie lockst du den? Gar nicht. Also wenn ich der Meinung bin, dass das hier so nicht hingehört oder dass der Cache Auswirkungen aufs Cachen haben kann, dann logge ich schon mal, dass es vielleicht nicht ganz so okay ist. Ansonsten halte ich mich da extrem zurück. Und was machst du, wenn da nichts passiert? Ich stehe gerade vor diesem Problem, echt. Ich habe jetzt gerade einen in Harburg, du kennst auch den Harburger Friedhof, da war doch mal einer in diesem Rondell oben drin. Von Testulus, meinst du? Ja, genau. Ja. Und jetzt ist da ein neuer gelegt worden, der zeigt auf dieses Häuschen und dann steht dabei, im Umkreis von 20 Meter sollst du die Schräge runtergehen. Nicht Neugraben in Harburg? Ist das Neugraben schon? Kann auch Neugraben sein. Also oben im Falkenberg? Ja, genau. Nee, das ist entsprechend von verschiedenen. Okay, aber auf jeden Fall, früher war einer oben in so einem Haus, das ging auch, das war ja nur so ein Unterstand, wo man sich bei Regen unterstellte. Mhm. Und jetzt steht der im Umkreis von 20 Metern, du musst die Schräge nur runter und dich 5 Meter tiefer begeben. Ich fahre mal da, weil mich das immer, Friedhofscache interessiert mich immer. Also, den kann man nämlich sehr schön legen. Das geht durchaus. Und man kann sie richtig scheiße legen. Der liegt ernsthaft. Du musst 20 Meter über den Rasen, es führt kein Weg dorthin, an so einem kleinen Waldhain, der zwischen den Gräbern liegt. Da sollst du dann suchen. Das erinnert mich an einen Cache in Meckelfeld. Den kannst du dich bestimmt erinnern. Wo man über die Gräber wo man musste. Ja. Über den Komposthaufen des Friedhofs. Ja, was aber ehrlich. Über die zerstörten Urnen und Grabsteine an die Rückwand einer Halle gelangte. Ja. Aber das war wenigstens kein aktiver Friedhof in dem Sinne. Also doch, der, natürlich war ja, aber der da Neugraben ist auch wirklich gut besucht. Da ist doch absehbar, war der erste mit Taschenlampe da rumläuft. Ich habe das dann auch so gelockt, dass man, ob man nicht, da stand wieder mit Text schon mein erster, weißt du denn, naja. Habe ich extra noch vorsichtig gelockt und geschrieben, aber naja, ist vielleicht nicht so geschickt, ohne genauen Hint und alles. Nix tut das, macht nicht, lässt er liegen. Ja, also so. ich würde, wenn der mir wirklich missfällt, würde ich ihn persönlich nicht loggen und ich würde den Owner unter Umständen inzwischen direkt anschreiben. Ja, weil dieses auch. Anprangern direkt im Log, das hat immer, das gibt Animositäten, es gibt ja, eine Abwehrreaktion ja. Und er fühlt sich vorgeführt. Also ich habe mir so gesagt, und ich hab's aber selbst da funktioniert manchmal nicht. Ich habe es einmal gemacht, den Owner angeschrieben, das war ein Cache in der Fischbeker Heide, wo du wirklich 50 Meter durchs Heidekraut im Fischbecktal zur Dose musstest. Und ach ja, ich weiß nicht. Ja. Stand noch drin, das ist Naturschutzgebiet. Ja, der stand auch noch drin, genau. Das war sehr und das ist halt schädlich fürs Caching, weil ja. Gerade dieses Gebiet wird durch einen Heilwart beobachtet. Der ja. Scheucht jeden, der mit seinem rechten Schuh 2 Millimeter vom Weg ist, da weg. Und da brauche ich keine negative Publicity. Mhm. Und da ist auch nichts nachgekommen. Der hat das auch nicht verlegt. Den hat er dann irgendwann eingehen lassen. Mhm. Ja, jetzt liegen da 3 neue. Also ich denke, wenn man wirklich was machen will, dann muss man ein SPA loggen. Ob man das jetzt direkt macht mit seinem eigenen Account oder mit einer Sockenpuppe, sei einem ja. Also ich habe noch nicht mal das Problem, das mit meinem eigenen Namen zu machen. Ich habe ein Problem mit SPA an sich. Ich habe mich doch schon ganz oft mit den Reviewern darüber unterhalten, die auch meine Sicht dadurch verstehen können. Ich sage immer, SBA ist immer scheiße, weil es immer was vom Pranger hat. Ich möchte den Reviewer anschreiben zur Not und ihm sagen, hör mal, also da, der Cache ist ja, nicht, also nicht, da das ist muss dieser Melde-Button ja, bei Open Caching. Der fehlt mir, den finde ich gut, okay, den finde ich klasse bei Open Caching. Der Name also kann aber genannt werden, aber es muss jetzt nicht so öffentlich. Ich habe ein einziges Mal in unserer ganzen Caching-Karriere einen SBA-Log gemacht und das ist auch völlig harmlos, weil wenn bei uns vor der Haustür 2 Kilometer weiter ein völlig maroder Cache liegt, der sowas von dekonzipiert ist, dass er nicht findbar ist, der ohne 2 Monate sich gar nicht meldet und dann auch schon 1 Monat vorher gar nicht mehr angemeldet war, dann kriege ich den Cache nicht anders weg. Dann muss ich den SPA loggen, weil sonst wird er nicht archiviert. Also das ist für mich so der Punkt. Das ist auch nichts Schlimmes, denke ich mal. Das ist sowas wie eine Aufräumaktion. Und gut. Also ich habe es 1-2 Mal gemacht und ich habe einmal wirklich schlimm geloggt. Das ist in Harburg, der zwischen dieser vierspurigen B73, nee, B73 ist das da an der Stelle gar nicht, zwischen dieser vierspurigen Straße und der 6-spurigen Eisenbahn im Dreck liegt. Und da drinnen steht, wir beobachten dich von einem Bürogebäude aus. Da hatte ich dann auch zugeschrieben, das war der schlechteste Cache, den ich in meinem Leben erlebt habe. Da schrieb er als Not drunter, du hast ja schon 5000 Founds, du musst ja ganz schön viel schlecht erlebt haben. Ja, hat er. Der war der Bahnlinie. Ja. Und das ist immer noch der schlechteste von dir mittlerweile 7200. Renfeld ist watching you, genau. Das ist für mich so ein Paradebeispiel, wie alle sagen, mir geht's um Natur, mir geht's nicht um den Punkt und alle machen diesen Cache. Da steht im Listing schon, sorry, dieser Cache ist ziemlich scheiße, auf gut Deutsch gesagt, nichts anderes steht da im Listing. Also netter geschrieben, aber absolut deutlich. Aber du weißt doch selber, wie das ist. Es gibt Zeiten in dem Cacher-Dasein, da kannst du wirklich an keiner Dose vorbeifahren. Ja, da gibt's das ist so. Ja. Also, nehme ich mich gar nicht. Da es inzwischen so viele geworden sind, die cachen, wird er eben häufig gefunden, weil er ja auch eben recht verkehrsnah liegt. Ich habe ihn mittlerweile auf Ignore. Ich muss das nochmal einstreuen, wir müssen ja auch ein bisschen Reibungspunkte erzeugen hier. Wie reagierst du denn auf Logs, die deine eigenen Caches kritisieren? Extrem schlecht gelaunt. Aber echt? Ich auch. Das ist das, was ich vorhin ansprach. Man macht sich ja natürlich irgendwie Gedanken, macht sich Mühe. Ja. Und dann kommt so ein Genüle. Und selbst wenn es höflich ist, ist Genüle. Ja, es ist, ich fühle mich dann wenig gewertschätzt. Und es gab Zeiten, da hätte ich dann sofort darauf geantworten mögen. Inzwischen schlafe ich dann eine Nacht drüber. Dann ist es mir egal. Aber ich denke mal, das ist eine menschliche Reaktion. Was ich nicht verstehe ist, wir haben ja einen Cache am Phoenix Center oder zwischen Phoenix Center und Harburger Bahnhof. Ja. An diesem Kanal, in diesem Wehr. Dieses. Ach so, ja, ja. Das ist eine urbaner Cache. Das ist da einfach manchmal ein bisschen dreckig. Ja. Da gibt es keine Hunde, Scheiße in dem Sinne, sondern da gibt es halt ein bisschen Müll. Da liegen ein paar Flaschen rum und da gibt es ein bisschen, was weiß ich. Ich denke, Cacher sollten so erwachsen sein, dass sie wissen, wenn sie solche Caches machen in einem urbanen Umfeld, dass da mal was rumliegen kann. Aber wenn ich in jedem dritten Log lese, ist immer eine vermüllte Location, dann kriege ich eher mal ein Hörnchen. Ne? Dann warum habe ich mal einen nur zugemacht im letzten Jahr? Nein, also ich mache ihn deswegen nicht zu, aber ich frage mich, was das für ein Anspruchsdenken ans Caching ist. Ja. Ich meine, haben die alle irgendwie High Heels an oder damit kriegen sie Schlangenlederschuhe oder ich meine. Was machen die da eigentlich? Aber da muss ich mal, was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, gerade wo du das sagst, ich habe ja den ziemlich schnell wieder dicht gemacht. Ich habe da schon Lost Place dran geschrieben und trotzdem meckern sie, dass da ein bisschen Baumüll rumlagen. Hätte ich einfach offen gelassen. Ja, aber wenn da einer mit anfängt, dann steht das in jedem Block. Ich habe das Gefühl, die werden voneinander abgeschrieben. Du hast ihn ja auch nicht einmal zugemacht, du hast ihn ja gleich dreimal zugemacht. Zweimal. Einmal hast du ihn sogar archiviert und da raus archivieren lassen. Da muss man einfach ein bisschen dickfälliger sein. Nö, da bin ich immer noch. Kann Kritiker gar nicht. Das ist so ein Phänomen, das kann ich bei einem meiner Caches bestätigen. Das ist auch so ein Supermax-Cache, den ich adoptiert habe. Und so alle halbe Jahr fängt da einer an zu meckern, dann hauen plötzlich alle drauf, obwohl vorher alles in Ordnung war. Das kopiert sich so mit, ne? So, dann deaktiviere ich den für eine Woche, ändere nichts an dem Cache. Ich war nie da oder so, dann aktiviere ich den nach einer Woche, alles ist wieder gut. Welcher ist denn das? Das ist Aurora. An der Mühle, oder? Ja, der liegt jetzt so ein bisschen abseits von der Mühle, bezieht sich aber auf diese Mühle. Das Und das ist so ein Baum, der von innen heraus so ein bisschen stärker morsch wird. Außenrum hat er auch noch gesunde Rinde und steht noch relativ gesund da. Ja. Da drin liegt er. So, da muss man also in diesen morschen Baum reingreifen. Natürlich kann er mal ein Spinnennetz sein und so weiter. Oh Gott. Ja, aber wie gesagt, alle halbe Jahr beschwert sich jemand und dann nimmt das wirklich so eine Kette, dass die nächsten 5 Logs einfach nur noch mies sind, was das so für ein mieser Cache ist. Ich dann sage, okay, also es bringt nichts, da jetzt hinzufahren, zu kontrollieren. Das habe ich beim ersten Mal gemacht. Und zweiten Mal habe ich einfach deaktiviert, nach einer Woche reaktiviert, fertig. Das fällt echt auf, ne? Das und dann geht das komischerweise wieder. Plötzlich ist der Cache völlig in Ordnung. Das habe ich auch für sich, das ist komisch. Also, wir haben ja nur auch nicht so viele Caches, dass es da ständig vorkommt. Und wir haben meist auch einfachere Sachen, weil wir nicht so die großen Erfinder sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn ich wirklich sehr viel Aufwand reingetragen habe in diesen Cache und mir sehr viel Gedanken gemacht habe, und dann den Nerv der Cacher nicht ganz getroffen habe und dann kommen gleich nach Aktivierung des Caches kommen haufenweise, werden kübelweise Müll über mir abgeladen und das kriegt dann eine Eigendynamik, dann gebe ich irgendwann auf, ne? Oder ich bin so hart und so zickig auf Deutsch gesagt, dass ich gegen alle anderen plötzlich stehe und mich da wehre. Es gab so eine Cache-Serie da in Wurmsdorf. Ja, ist ja mittlerweile aber auch weg. Da war das der Fall, wo ich gedacht habe, warum schlagen die jetzt alle auf die ein? Kaschalinge irgendwas? Ja, ja. Aber sorry, die Runde war auch wirklich bescheiden. Also an eine alte Eiche festgenagelt und ich muss durchs Heidekraut dahin laufen. Natürlich, ich bin auch, ganz ehrlich, so viel gebe ich auf Naturschutz auch nicht. Da laufe ich hin und mache den. Trotzdem, jeder Cache war auf einer Wiese im Boden eingelassen. Jetzt geht es ja nicht mehr um die Caches an sich, sondern es geht sich eigentlich darum, was Marco eben sagte, dass wenn das so eine negative Log, wie soll ich das jetzt ausdrücken, so ein negativer Log einfach reinkommt, denn wir sind plötzlich alle so. Ich habe das Gefühl, wenn sich einer traut, dann trauen sich plötzlich alle, so geht das in der Richtung. Weil manche sind ja auch, die schreiben immer positiv. Ich kenne hier auch einen, der lobt jeden Cache, es sei denn, du triffst ihn und fragst ihn, der war scheiße. Ja, ist aber auch eine Einstellung, kann ich verstehen. Ja. Warum soll ich mir irgendwie Stress machen? Ja, das war gar nicht negativ gemeint, aber deswegen sage ich, also das, und ich glaube, wenn so ein negativer Touch reinkommt, das kommt. Es gibt ja das andere Extrem unserer lieben Cacher-Kollegen, die dann plötzlich mit einem unglaublich missionarischen Eifer jeden Cache kommentieren müssen, ob sie ihn gefunden haben oder nicht. Das geht mir dann irgendwann genauso auf den Zeiger. Mhm. Und es gibt ja inzwischen die blumigsten Geschichten rund ums Cachen. Ja. Das ist. Das macht auch die Würze. Findest du? Logisch schon. Also ich habe auch, ich ärgere mich manchmal mit, ich mache manchmal mit, manchmal stelle ich mich einfach zurück und lache mich tot. Also finde ich auch, gehört dazu so ein bisschen. Also es gab für mich in der ganzen Zeit, die wir jetzt cachen, nur ein einziges Ereignis, wo ich richtig stinkig geworden bin. Das war jetzt Anfang des Jahres, es drehte sich auch hier Caches aus diesem Bereich, wo die Wogen auch ziemlich hoch gingen und die auch bis heute nicht irgendwie geglättet sind, ne? Das war aber der einzige Fall, wo ich wirklich sagen würde, da ist wegen des Cachens oder wegen des Caches mal ernsthaft was gewesen. Ansonsten ist das doch alles nur Freizeitspaß. Habe ich was verpasst? Nee, hast du nicht. Du warst da auch involviert. Ich würde halt, sag mir mal, welcher Cache? Ja, ist das gegen Martin. Ach! Ja, nee. Den lassen wir deswegen vor, weil den wollen wir als Gast da haben. Ah, da hätte ich mal erwartet, also dass da mal ein Statement kommt. Wir haben auch seitdem... Also ich habe zumindest eine Art Statement bekommen. Wir werden den irgendwann als Gast haben. Ich gehe jetzt gleich darauf ein, wer das ist, aber wir werden den irgendwann als Gast haben, hoffe ich jedenfalls. Er hat ja gesagt, er würde kommen. Und na gut, wir werden ihn natürlich vorfragen, ob wir darüber reden wollen oder nicht. Also deswegen lassen wir es hier mal so ein bisschen außen vor. Aber vielleicht hören wir da noch mal was von. Ja, okay, da war wirklich ein bisschen unglücklich alles, ja. Was hältst du sonst von Challenges? Mal wieder auf. Ja. Lass es raus. Ich habe selten eine Marketingkatastrophe so live gesehen wie das Ding. Ich mache einen Werbespot, der heißt Käse Frog. Den mache ich Wochen vorher. Völliges Nonsensteil. Dann schalte ich was frei, wo sich alle die Augen reiben, was soll denn das jetzt? Und verbiete im gleichen Atemzug solche Art von Challenge. Aber Käse Frog war geil. Ja, mehr will ich dazu eigentlich sagen. Das Ding ist tot. Das Ding ist toter als Where I Go es jemals war. Die Frage, ehrlich gesagt, werden wir auch demnächst rausnehmen, weil die hat sich eigentlich wirklich, glaube ich, auch. Also keiner macht Challenges. Und na doch, ein paar. Also, was ich gut fand, was Alex Schweigert gesagt hat, da hat er recht, irgendwie gab es auch eine Challenge auf diesmal, Herr Busse, klar, nicht, gab es auf unserer Nordseetaufe dann. Also, Alex an der Nordseetaufe, gab es auch irgendwie eine Challenge. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, die hat wohl auch fast keiner gemacht. Und es gab einen Manzi. Den haben wohl 400 Leute gelockt. Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sachen, die da aus den USA kommen, so bruchstückhaft und nicht zu Ende gedacht sind. Also da ist ja inzwischen eine Menge Kapital vorhanden. Ich kann verstehen, dass sie 2005, 2006, 2007 vielleicht finanzielle Schwierigkeiten gehabt haben, aber inzwischen sind es so viele, dass sie davon ihre Crew... Das muss ich schon los. Also die werden davon nicht Millionäre werden, aber die können davon gut leben. Und dann schicken die ein professionelles Filmteam nach Europa. Das hat bestimmt eine sechsstellige Summe gekostet. Ja, das wird nicht billig gewesen sein. Ich weiß nicht, was es kostet, aber es wird, die waren schon gut drauf. So, und dann werden diese Filmchen, die dort gemacht worden sind, die erscheinen nie großartig. Die gehen irgendwie komplett unter. Ja, sie sind erschienen, aber man hat nichts von mitgekriegt, wenn man nicht irgendwelche Blogs gelesen hat. Nein, man kann denken, das ist einfach versickert. Das ist versickert. Ja, ja. Und als nächstes kommt völlig zusammenhanglos diese Nummer mit den Challenges, wo auch keiner wusste, was soll das eigentlich, wozu soll das gut sein? Zwar groß angekündigt, aber nicht mit Inhalten gefüllt. Ich denke, das sind teilweise so Sachen, die wir als Europäer vielleicht gar nicht verstehen, die vielleicht in den USA besser einschlagen. Ich weiß es nicht. Ja, doch, die cashen sowieso anders. Das habe ich jetzt schon oft gehört. Also da ist mit Sicherheit eine andere Sicht auf die Dinge. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich. Ja. Und ich vermisse so ein bisschen den Bezug zum eigentlichen Geocachen beim... Was viele schon gesagt haben, erst verbieten sie die Location List und die Virtuals und dann führen sie die Hintertür wieder ein. Also, und der Aufruhr von in dem Moment, wo dann alle plötzlich merken, dass das ja reine Geocaching-Punkte sind, die von ihrer Statistik runtergehen. Die Punkte waren viel schlimmer für die Leute als das die war ja fast ein Staatsaufstand. Das war ja. Punkte zählen ja nicht, aber da war dann, ja, das stimmt. Naja. Ich meine, die nächste Frage ist schon wieder... Na gut, das weiß nur nicht jeder Hörer. Was hältst du von Skifahren? Also Klettern, Tauchen und so weiter? Also in in dem Moment, wo diese T5er-Geschichte in irgendeiner Form ein Gemeinschaftserlebnis darstellt, wo der Weg zum Ziel wird und wo man eine richtig geile Aktion draus macht aus diesem T5er, was auch immer, ob ich irgendwo rein, runter, rauf oder rüber muss, ist völlig egal. Finde ich ihn, kann man ihn gut mit Geocaching verbinden. Ja. In dem Moment, wo das Ding zum Selbstzweck mutiert und wo ich schon wieder den Wettkampfgedanken nämlich höher, weiter, tiefer, unbequemer reinbringe, hat es für mich nichts mehr mit Geocaching zu tun, weil ich brauche ja inzwischen bei manchen Kletter-T5ern schon wirklich mehr Wissen, ja, um sie sicher machen zu können, als ich mir in so einem SKT-Kurs aneignen kann. Auch bei den Tauchcaches ist es mit. Und das halte ich für reine Selbstdarstellung der Legenden mittlerweile. Also da geht's darum, wer kreiert den heftigsten T5er. Da müssen wir zu sagen, dass du ja unser Bogenschütze fürs Klettern bist. Hey, ich habe mich haben diese T5er anfangs fasziniert. Wir haben ja auch eine Menge gemacht. Wir haben uns ja immer mal ein Seil gekauft und einen Gurt und ein Krigri und das da alles dazugehört. Und dann haben wir ja auch ein paar gemacht. Also bis ich dann feststellte, dass ich nicht so der Höhenfeste bin, aber irgendwo rauf gehe ich noch, aber so weg vom Stamm ist dann doch zu doof. Ja, aber ein, zwei Mal mehr machen wir ja nur immer noch welche. Von daher. Ja, aber das ist nun nicht Sinn des Lebens, finde ich. Nee, und diese ganze T5er-Bewegung ist ja auch so ein bisschen mittlerweile wieder abgeflacht. Das habe ich auch das Gefühl. Also hier zumindest ist viel Neues kam nicht, ne? Irgendwann kam nochmal dieser Meep-Pet, oder wie der heißt, der hatte dann ein paar neue gelegt. Wobei, ich habe mir den jetzt angeguckt in Harburg, ich vergiss es. Ich komme da hin, wollte mir nur gucken, wo der ist. Da saßen unten schon zwei Penner auf der Bank und besoffen sich. Da wusste ich schon nicht, sorry, aber da gehe ich nicht klettern. Da am Sportplatz. Ja, das ist ja was ich eben meinte. Es geht beim Legen von T5ern eben darum, sie wirklich speziell zu machen. Und vielleicht auch unbequem, ich weiß es nicht. Das war mir zu speziell. Diese beiden Penner da auf der Bank reichten mir schon. Ja. Ich weiß nicht, was die sich dazu gedröhnt haben, aber also nee, da eigentlich kein Seil oben. Und das hat sich dann, das ist ja auch eine ganz eigene Szene, diese T5er-Kletterer-Szene, das ist die ist ja komplett abgeschottet, die haben ja auch ein eigenes Forum sogar, es gibt ja so ein HCC-Forum, da kommst du da nicht rein, ohne dass du in irgendeiner Form dich da anmeldest und begründest, warum du jetzt und so weiter und so fort. Also die haben damals, irgendwann mal alle rausgeworfen, die zwar einen Account hatten, aber noch nicht so im Forum sich vorgestellt hatten und haben dann das Forum zugemacht. Und kann man jetzt wahrscheinlich auch problemlos wieder rein, aber es ist schon so eine Art geschlossene Gesellschaft, die sich da bildet. Ne? Manches muss man auch nicht verstehen, also ich jedenfalls nicht. Das hat aber wahrscheinlich noch andere Gründe. Du weißt ja genau, wie das mit den Lost Places ist und ich glaube, das ist eine Bewegung, ich kann es nicht nachweisen, aber ich glaube, es gibt beim Geocaching mehr als bei Groundspeak in der Liste steht. Also das ist schon. Ich bin da mittlerweile alleine unterwegs. Es sei denn, wir gehen mal klettern hier zu dritt oder was, ansonsten bin ich echt alleine unterwegs. Das ist mir alles. Und das ist dann ja aber auch so die Spaßaktion, um die es mir dann letztendlich geht. Ja. Ich muss auch keine Ehrenkodex-Bilder schießen. Das ist mir alles ein bisschen. Dieses Anti-Sissi-Bilder, ja. Worum geht's denn jetzt? Mir fällt gerade ein, die letzte Nordseetaufe, das war aber kein T5er, ne? T5-Event? Weiß ich gar nicht. Nee, das war ja auf der Halle. Nee, kannst du ja nicht, genau. Ich habe nämlich gar kein Ehrenkodex-Geilomaten-Bildchen gemacht. Oh nein. Aber gut, dann kann ich ja ruhigen Gewissens locken. Ich habe die. Ich bin Nordseetauchen noch reingelockt. Oh, Sandy, du warst diesmal nicht mit. Nordseetauchen? Ja. Ach, es war wieder nett. Also es ist nichts anderes wie die letzten Mal gewesen, aber man trifft einfach Leute, die man sonst nicht trifft. Muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich, dass ich den Stefan, also die Fortu-Cacher mal wieder sehe oder die Schlemmer-Cacher. Das sind einfach Leute. Ja, Stuttgart liegt halt nicht so um die Ecke. Und da kommen die tatsächlich hin. Ich glaube, dass das viele für diesen Zweck benutzen. Nur Sepp und Bert haben gekniffen, ne? Ja gut, das sagt mir auch nicht viel. Ja, Bertha ist Bayern und Wasser. Ich glaube, wenn sich das Wasser hier so in der Flasche bewegt, dann wird es schon schwierig bei ihr. Da hat sie also haben sie schnell geheiratet mit der Behauptung, deswegen haben sie keine Zahl. Nur deswegen, sagt er. Ich fand die Aktion total gelungen bei der ersten Nordseetaufe. Durch Zufall habe ich das mitbekommen und wir haben dann auch gleich am gleichen Tag, glaube ich, noch einen Tent gelockt. Das war damals ja noch alles ein bisschen. Ja, da war es ja relativ problemlos, ja. Dann haben wir es auch einmal mitgemacht, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmal mitmachen müsste. Also die jetzt waren schon zwei Schiffe diesmal, also es nimmt schon. Ja, es gab ja gut, okay. Da gibt es ja wieder so Sachen, dass es dann ein Schiff gibt, wo dann die einen drauf sind und ein Schiff, wo es die anderen. Das sind so Sachen. Also dass der Schweigert Probleme hat, die überhaupt das irgendwie aufzuteilen und zu organisieren, ja, dass ja, der schon ein Rauchwölkchen hat, das ist mir völlig klar. Er kann machen, aber was damit inzwischen verbunden wird und was da rein interpretiert. Ja, ich sag, er kann eigentlich da. Also erstmal muss man mal eins immer sagen, was mir immer ein bisschen wehtut, ist, der Schweigert, nee. Ohne seine zwei Kumpels wäre da gar nichts. Also die drei sind schon so ein Triumvirat, sonst funktioniert das nicht. Und die sind da auch alle gleichmäßig. Man benutzt es halt synonym. Ja, er ist die Galionsfigur und er lockt die Leute und die beiden machen die Arbeit, so kommt das aber zu. Also er arbeitet da auch genug, so ist nicht. Kann ich nicht beurteilen. Aber die drei können machen, was sie wollen. Sie verlieren sowieso immer, weil einfach nicht mehr alle raufpassen. Und dann nölen wieder einige. Dann sagen wieder einige kurz vor Abfahrt ab. Das muss aber auch irgendwie finanziert werden. Ach, die tun mir da mal leid. Das funktioniert schon lange. Ja, da können die gar nichts gegen machen. Nee. Das hat eben eine Größe erreicht und eine Eigendynamik, auf was andere Kescher dort hinein interpretieren, in das Ereignis, weil es eben eine geschlossene Gruppe ist. Wobei es ja per se keine geschlossene Gruppe war, weil man ja auch mit dem Ruderboot, mit dem Schlauchboot, mit was auch immer. Es hätte auch jeder das Boot buchen können. War doch eine schöne Konstruktion, das so zu machen. Ja. Finde ich auch toll, dass man sich die Arbeit macht. Und ich glaube, wenn du sowas organisierst, da sitzt ein halbes Jahr da und Händelst plötzlich mit Summen, die du normalerweise nicht durch die Gegend schaufelst. Ja. Und das wird ja bei den nächsten Events nicht anders werden. Nee, darum geht es mir auch gar nicht. Das finde ich total honorabel. Und was mir ein bisschen sauer aufstößt, das ist halt das ein bisschen elitäre Gehabe einiger, die sich für mehr Kescher halten als andere Kescher. Ja, wie du sagst, das. Den müssen wir mal einmal vorspringen, jetzt, wenn wir schon an der Stelle sind. Ne? Was hältst du von dieser Idee, dieses Event in die USA zu fliegen? Liebe Zuhörer, das war jetzt nicht suggestiv gefragt. Also da geht mir echt... Ich weiß jetzt nicht, was da der Hintergrund ist. Es geht ja wohl um dieses Block-Event, also in Seattle. Die Amerikaner... Die Amerikaner haben, als sie hier waren, so cool und lässig zu Tönnies wohl gesagt, kommt nach Amerika geflogen, schmeißen wir eine Party. Und zwar nicht Blockparty, sondern eine richtig eigene Party. Das war der erste Ansatz wohl. So, und dann hat Tönnies wohl die Idee gehabt, ja, dann machen wir das mal. Also diesen Gag darüber zu fliegen und dann sehen die da alt aus, so nach dem Motto. Jetzt hat sich wohl mittlerweile irgendwie ergeben, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin da so nur am Rande, habe ich das mitgekriegt, dass das halt nur passt mit der Blockparty zusammen, den Amerikanern, weil sie ja sonst auch unterwegs... Ich habe den Podcast von Alex Schweigert und Tönnies halt gehört und da hatte ich das so rausgehört, dass es... Nee, aber das ist jetzt die letzte Entwicklung, dass man halt zur Blockparty rüberfliegen würde, ja. Ja. Ich habe da ein bisschen rumkritisiert, indem ich gesagt habe, tut mir leid, das geht jetzt auch gar nicht gegen Tönnies oder sonst irgendwen, aber das ist für mich so ein bisschen Größenwahn. Also das hat für mich keinen Sinn mehr. Das ist keine besondere Leistung, sondern geht es nur darum, Kohle auf der Tasche zu haben, damit zu fliegen. Das kann alles anders sein, so kommt es mir halt. Mein Gott, das ist jetzt kein Argument, sondern eine Ansicht. Ich denke mir, dass da der Anspruch besteht, eben das Besondere nochmal zu toppen. Also das Ganze immer noch weiter zu treiben und zu gucken, wie verrückt sind die Leute eigentlich. Und ich denke, die kriegen das hin, die würden auch so einen ganzen A380 vollkriegen. Es ist einfach... Da bin ich halt gespannt. Da bin ich wirklich sehr... Also ich gönne ihnen das, sie sollen das machen, aber da bin ich wirklich gespannt. Also da hört es bei mir auf. Ich brauche Heike gar nicht fragen. Für einen Gag, für einmal ein überraschtes Gesicht der Amerikaner sehen, 1000 Euro oder so ausgeben? Ja, aber das bleibt wohl ewig in den Annalen, dass sich so ein paar hundert Deutsche halt, egal was es kostet, dazu zusammengefunden haben, um darüber zu jetten. Also da habe ich jetzt im Moment überhaupt keine Meinung. Ich finde das immer noch eine witzige Aktion. Ich werde es mit Sicherheit nicht machen. Ich werde nicht mitfühlen. Wie schrieb einer auf Google Plus, er wollte das auf die Spitze treiben und hatte geschrieben, naja, als nächstes geht es ja rund um die Welt. Und einer hätte ihm wohl ernsthaft geantwortet, dass man das ja mal überlegen könnte. Also ich glaube noch nicht, dass da Ende ist, leider. Also ich schwimme da. Für mich hat es mit Geocaching nichts mehr zu tun, also auch wenn sie zu Groundspeak nach Seattle fliegen. Aber es muss ja Leute geben, die das favorisieren und die das mitmachen und die das toll finden. Und es gibt eine ganz bestimmte Gruppe. Das sind eben diese 2-7% der Geocacher, die auch überall vertreten sind, die überall, der Meinung, du überall liest, hörst, das bin nicht ich. Das ist. Ja, ich bin wirklich, also nochmal, um das auch ganz klar zu sagen, ich habe einen auf dem falschen Nachfall kriegt. Denn ich glaube, Alex war da schon so ein bisschen angegriffen, weil ich das geschrieben hatte. Das war gar nicht so negativ gemeint. Bei mir regt sich da echt so erst einmal das grüne Gewissen sogar ein bisschen, sonst scheiße ich auch mal so auf die Umwelt, aber. Nur darüber zu fliegen, um ein dummes Gesicht zu sehen, wow. Aber ich finde es eher faszinierend. Also ich kann's, bei mir hört es da auf. Also nee, das ist mir das Geld nicht wert, obwohl wir das locker zahlen könnten. Das wäre bei uns überhaupt kein Thema. Aber also spannend finde ich. Also das, wie gesagt, gar nicht ins Negative. Also ich finde, die sollen es machen. Ich finde das auch einigermaßen eine gelungene Idee, wenn sie das auf die Beine gestellt kriegen. Ist das ein Organisationsrahmen, der die Fähigkeiten der meisten anderen Leute um ein Vielfaches sprengt? Ja, klar. Ich habe aber die Befürchtung, dass es dann in 3 Jahren 4 Flugzeuge sind, die nacheinander fliegen, wo auch ganz genau bestimmt wird, welches Flugzeug vorausfliegt. Das, du weißt, wer bedient und wer sitzt. Also das ist da eher meine Befürchtung. Also ich glaube, gegen diese Pseudoprominenz sein, das kriegst du aus dem Cache nicht mehr raus. Also ich merke das an allen Ecken und Enden. Das geht mir teilweise selber so. Nun habe ich auch ein gutes Sendungsbewusstsein, das ist gar keine Frage. Man kriegt eine gewisse Bekanntheit, gegen die man sich auch tatsächlich nicht mehr wehren kann. Also ja, es gibt vielleicht auch welche, die das übertreiben, also die das ausnutzen für sich, aber du kannst da teilweise auch gar nichts gegen machen. In dem Moment, wo du irgendwas machst, sei es ein Podcast, sei es ein Blog, nicht unbedingt jeder, aber wenn das einigermaßen ankommt, dann bist du ratzfatz auch so eine Art Pseudoprominenz. Was ich gar nicht mal angenehm finde. Seitdem ich die Filme dich gemacht habe, habe ich auch mehr Ruhe. Das hat aber was damit zu tun, dass es beim Geocache mit einer nicht organisierten Form der Freizeitbeschäftigung zu tun. Es gibt halt keinen Kristallisationspunkt. Den gibt es immer noch nicht. Es gibt immer noch so ein paar Leute, an denen macht sich vieles fest. Ja, halt, weil sie bekannt sind. Aber es gibt jetzt nicht eine zentrale Organisation. Insofern brauchen die Leute irgendwas, wo sie sich dran festhalten können. Die müssen irgendwo hingucken können. Und das gibt halt ein paar, die sind es dann halt. Und ob sie ihre Stellung ausnutzen oder nicht, hängt immer vom persönlichen Gusto ab. Es gibt bestimmt Leute mit fundierteren Meinungen und höheren Kenntnissen gerade über das, was mit Geocaching passiert, die du nie hören wirst. Die sich halt gegen sowas wehren. Ja, ja. Die sind dann aber auch nicht bei Twitter vertreten, die gibt's auf Google Plus nicht und die sind auch nicht in den Blogs und die sind auch nicht in den Foren aktiv. Ja, die kommen zu uns hier im Podcast. Nein, das ist die schweigende Mehrheit. Die schweigende Mehrheit, ja, was soll das? Man muss ja nicht alles verbreiten, man muss auch nicht alles in irgendeiner Form für sich reklamieren. Manche, was du schon sagst, da passiert es automatisch, wenn man halt bestimmte Dinge tut. Ne? Ja, das ergibt sich halt. Inwiefern das. Naja, egal. Was hältst du von Logbedingungen? Ich fand die Logbedingungen mal ganz lustig, wenn sie als lustiges Instrument eingesetzt werden. Also einfach, um bestimmte Dinge im Cache zu ermöglichen und als Cache selber zu ermöglichen. Dass das Ganze völlig aus dem Ruder läuft, ist eigentlich in dem Moment absehbar, wo du es einführst. Und ich finde es... Ja... Ja, nee, stimmt, gibt vollkommen. Weil es wird immer Leute geben, die sich die absurdesten Dinge überlegen und in dem Moment ist das Ken schon ganz tief im Brunnen und dann kannst du es nur noch canceln. Und da finde ich halt Groundspeak ganz rigoros und ganz schnell und auch vehement gehandelt und die Dinge einfach verboten, finde ich gut. Doch, ich finde das gut, ich brauche nicht mal suggestiv fragen. Ich gebe dir nämlich vollkommen recht, lass Groundspeak, die meckern so viel an denen rum. Ich finde immer noch, dass die das über Jahre, ja, der Jeremy flippt mal ab und zu aus, aber er sieht es dann auch irgendwann ein und dreht es zurück. Ich finde, dass die das ganz gut machen mit ihrer Plattform. Ich finde die gar nicht so schlecht. Also, nö. Also ich habe mit dieser Plattform nichts weiter am Hut. Ich habe mich in den Anfangsjahren die Platze geärgert, weil diese Seite einfach nie funktioniert. Ja, das stimmt. Also es ist, Gott, da gab es halt GSAK und es gab die Möglichkeiten der PQs. Es war völlig klar, warum es nur 500 gibt, damit man nicht die gesamte Datenbank runter... Machen ja trotzdem welche. Und so hat man halt Offline-Planung betrieben. Mein Gott, das haben wir für Aufwand gemacht mit Map-Source, mit Autoroute und hin und her, Formatumwandlung von Wegpunkten. Bloß weil das eine Programm keine Traveling Salesman konnte das andere das aber. Und das wurde nachher zum Selbstzweck. Da war eine alte Cash-Planung schon... Hast du das neue GSAK schon, das 8er? Ja. Geil, dieses Abrufen, Refresh der Datenbank, das finde ich halbherzig gelöst. Ja, aber das hat mir immer gefehlt, dass ich einfach nicht ich muss jetzt völlig durch die Brust ins Knie PQs erzeugen bei Groundspeak, die kann das Programm über die API selbstständig runterladen. Ja. Ja, ich kann nicht GSAK sagen, lad mir bitte im Umkreis von 20 Kilometern sämtliche Caches runter. Das, warum die das machen, ist mir völlig klar. Nee, das geht nicht. Du kriegst keine neuen Caches. Du kannst zwar die Datenbank aktualisieren, 6.000 pro Tag, 6.000. Ja, genau. Aber du kriegst keine neuen. Ja, ist die API fertig oder ist das noch Beta? Da weiß ich jetzt nicht, wie ich das genau, ehrlich gesagt. Das so wie ich das gelesen habe, ist wohl GSK 8 soweit fertig, aber ist noch im Beta-Stadium, weil Groundspeed noch nicht freigegeben ist. Nee, ich wollte sagen, mal die API, soll die auf 6000, das weiß ich nicht, ob die so werden ja, bleibt. Die wären ja verrückt, wenn sie das aufmachen würden. Dann gibt es nämlich genug Leute, die komplette Datenbank Deutschland, täglich einmal runterladen würden. Wobei das Refreshen ist das, was mir gefehlt hat. Ich habe einfach etliche Caches in meiner Default-Datenbank, die außerhalb meines Suchradius sind, so einzelne, so Highlights. Ja. Und hatte nie die Möglichkeit, auf einen Schlag zu sagen, guck mal, ob die alle noch aktuell sind. Das ging nicht. Nee, also das, ansatzweise ist das völlig okay. Mein Gott, ich habe früher mit Makros gearbeitet, die ich dann teilweise auch selbst gemacht habe oder verändert habe, wo man dann PQs erzeugt, die dann automatisch abgeholt werden, dann werden automatisch über Spoiler sind die Bilder dazu geladen, das Ganze wird dann in HTML-Export auf dem Yakumo Delta. Ja, das habe ich da, auch alles. Da hat praktisch die Formatumwandlung und das Übertragen länger gedauert. Ja. Und das ist jetzt alles hinfällig. Spoilerbilder hat man heutzutage online über ein Smartphone dabei. Nee, ich schmeiß mir immer noch offline aufs Smartphone. Nee, mach ich nicht. Ja, mit O2 musst du das machen. Dann gucke ich schon mal so auf Spoiler. Mit O2 hast du nur empfangen, wenn du unter Mast stehst. Und deswegen, jetzt habe ich ja Vodafone. So, und insofern ist das, dann hake ich eben meine PQs einmal in GSAK an und dann werden sie mir automatisch in die Datenbank. Also ist alles schon sehr viel einfacher geworden, als es mal gewesen ist. Und da wir ja noch ein Holz-GPS haben, muss ich auch ohne. Ja, diesen eisernen Knochen. Der muss vorher noch mit so einem kleinen Dynamo. Den muss man vorher aufziehen, bevor man ihn benutzen kann. Was hältst du denn von einem Verein? Sollen sie es machen? Es ist nicht meiner. Und solange sie nicht meinen, in irgendeiner Form Allgemeinvertretungsansprüche zu haben, können sie in jeder Ecke einen Verein gründen. Das okay, die Frage, würdest du dich deren Regeln beugen, streiche ich dann mal. Die können nicht mal. Ich also warte diese Antwort. Die, Geocaching ist für mich die Individualbeschäftigung schlechthin. Die ist nicht massenkompatibel. Nee, das stimmt. Die ist auch nicht kinderkompatibel. Das finde ich immer witzig. Das ist eigentlich so ein Kinderspiel und Kinder haben überhaupt keine Chance in diesem Hobby. Fällt mir dazu ein, echt. Und ich wage mal die Prognose, dass Geocaching sich selber fressen wird. Das ist einfach eine Art von Freizeitbeschäftigung, die für das, was sie ausgelöst hat, nicht ausgelegt ist. Ja. Die wird an sich selber ersticken. Ja, weil es werden zu viele. Ja, es werden einfach zu viele. Das ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht mehr aufzuhalten. Aber als du vorhin sagtest, dass du in Ulm morgens aus dem Hotel gehst und du siehst Jack Wolfskin an jeder Ecke. North Face im Moment. Oder ja. North Face. Oder Mammut ist ja auch gekommen. Und jeder schleppt in irgendeiner Form ein grellbuntes Plastikteil mit sich rum. Und selbst wenn sie mit 35 Leuten gleichen Cache, aber jeder die Koordinaten auf der Uhr, das ist irgendwie völlig absurd. Und inzwischen gucken die Leute. Und das ist so eine Sache, die geht mir völlig ab. Die sprechen nicht so an, ja. Oder sie sprechen nicht an. Und das, das wird irgendwann in der Form, wie es jetzt noch versucht wird zu machen, nicht mehr gehen. Aber wie lange das dauert, weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht mehr lange. Das hat sich die irgendwann mal erledigt. Ich muss schnell fragen. Was hältst du von der Zukunft, oder wie denkst du über die Zukunft der LPCs? Schon fast beantwortet damit, weil. Das verträgt alles nur eine bestimmte Anzahl von Menschen pro Quadratmeter und pro Zeiteinheit. Und das haben wir bei weitem überschritten. Ich komme aus einem Bereich, wo ich einen Vergleich ziehen kann. Ich arbeite bei einem im Immobilienbereich und wir haben Schulen in der Verwaltung. Das sind Schüler, die sind vielleicht 5. bis 7., 8. Klasse. Ein Schüler macht nichts kaputt, aber wenn du davon 5000 hast oder 500, oder die erodieren dir ein Gebäude weg, bis auf die Grundmauern. Das ist einfach so. Die schaffen, die ziehen jetzt 12er, 14er Dübel aus der Wand. Einfach, indem sie das, weil es geht. Ja, und genauso ist es beim Cachen auch. Wenn ich in einem LPC bin, kann ich mich als Einzelcacher noch so furchtbar vorsichtig verhalten. Ich mache trotzdem irgendwas kaputt. Ja, dreh was um, lege es nicht wieder zurück. Ja. Ich mache was auf, mache es wieder zu. Guckst die Dildo-Verpackung an. Whatever. Wenn das nur 10 Cacher sind, dann macht das nichts, dann fällt es nicht auf. Sind es 100, dann ist es 200, 300, 400. Dann sieht das Ding nach einem halben Jahr einfach kaputt aus. Ich denke auch immer schwieriger und dadurch machen sie auch mehr kaputt. Also da ist das, was die LPCs so ein bisschen ausgemacht hat, nämlich dieses Heimlichtuerei-Gekrame. ist vorbei. Das ist vorbei. Und das versuchen einige Owner jetzt durch extreme Schwierigkeitsgrade abzufangen. Kann ich auch verstehen, den Ansatz. Das hat bei der heutigen Vernetzung der Cacher aber überhaupt keinen Sinn mehr, weil Telefonempfang gibt es in einem tiefsten Bunker. Dann war das das. Also es gibt hier in der Nähe einen Cacher, ich glaube, der hat noch kein Team ohne Telefonjoker gefunden. Das ist einfach... Ich meine so? Vielleicht ist das Ding. Ja, da hieß es dann. Ja, das ist so, ja. Naja, da ja, ist ja egal. Das ist bestimmt, also wir sind noch nicht da gewesen. Ich würde mir den genau mal angucken. Das ist der halt, nicht schon zu wieder? Nee, nee. Ich denke, der sollte zu. Irgendwie hat der Owner ja, sogar geschrieben. Ja, die wollten den irgendwie im November schließen. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Die haben übrigens ihren anderen zugemacht, den wir mal gemacht haben, ja. Den verfluchte Owner. Verfluchte Owner? Ja, die letzten Loks waren nicht so nett. So, das ist vom Friedhof nicht so witzig. Es ist ja legitim, sowas zu machen, auch mit einem schweren Rätsel zu schützen, aber durch die Vernetzung selber, die Geocacher untereinander, wenn einer den gelöst hat, dann war das das. Dann ist ja, zumal das Rätsel jetzt auch, also das habe ich gelöst selber auch. Also ich bin noch nie hingegangen, weil Lost Places mittlerweile hat keinen Sinn. Ich habe auch keine Lust, mich da erwischen zu lassen. Das ist mir einfach mittlerweile auch zu heikel. Also solange ich nicht als Metalldieb erscheine, ist mir das ziemlich egal eigentlich. Ich habe einen Fotoapparat dabei und bin ich halt, fotografiere ich da. Das ist, also angucken tue ich mir das schon gerne. Und dahingehend der genialste Lost Place war in Hannover Kalter Reifen 2. Ich dachte, ich bin auf dem Jahrmarkt. Was da los war drin? Ja, also da waren Einradfahrer, Gaukler, da haben die einen Promofilm für eine Band gedreht, ja, da waren Hochzeitsfotos wurden da gemacht. Das war voll das Ding. Ja, wir Doofen sind hinten heimlich über die Mauer gestrichen. Ja, und vorne war das Tor. Vorne haben sie das Tor einfach zur Seite gezogen, ältere Leute mit ihrem Hund, um da reinzuspazieren. Sie sind mit dem Auto und aufs Gelände abgefahren. Ja, das Ober das Tor. Ich meine, das geht auch. Und der hat über Jahre gelebt, dieser Cache. Ja, aber der war auch schon, also das war auch kein Lost Place mehr. Das war ja eher eine Hannover-Belustigungsecke da. Also sowas geht auch. Aber wie gesagt, so das, was wir als Lost Place, also irgendwelche verlassenen Gebäude oder verlassene Anlagen, was das angeht, hier in so urbanen Lagen wie Hamburg oder auch anderen Großstädten, das ist einfach die Frequenz des Besuchs zu hoch. Ja, sicher. Und die Zeiten gehen leider zu Ende. Ja. Ich besuche sie immer noch gerne, aber das ist... Ja, das war auch zu viel. Du ist ja auch, hast mal gelesen, diesen Agent Schmidt, den wir jetzt gemacht haben, ist ja eigentlich ein Durchschnittscash, also jetzt der war sehr gut, aber jetzt von der Einstufung ist er D3, also jetzt nichts, was einem auffällt. Normalerweise, sondern ist ein D3 halt. Hast du mal gesehen, wie viele da am Wochenende gleich waren nach uns noch? Da muss ja Winsen voll gewesen sein, verkehrt. An dem Abend waren, glaube ich, noch ein paar. Ja, am nächsten Tag haben wir auch noch mal gelockt. Also da war richtig Halligalli. Das geht ja wie bei der Vermehrung nachher. Das ist, du hast erst zwei den Cash kennen und die zwei sagen wieder zwei Bescheid und dann hast du innerhalb von 3 Tagen hast du 40 Generationen bedient und dann wird er überlaufen und der wird überlaufen werden. Ich bin gespannt, wie lange der überlebt, ehrlich gesagt. Obwohl das alles gut gebaut ist, aber boah, die Menschenmassen, das kann nicht gut gehen auf Tor. Der liegt also unabhängig von der Sturm, liegt alles wirklich sehr urban. Also extrem urban. Also ich muss da echt den Hut ziehen, was sie da verbaut haben. Ja. Und was für Ideen dahinter stecken. Aber ich möchte den Wartungsaufwand nicht betreiben. Das geht mir auch so, ja. Weil da kommt wieder das zum Tragen, was ich eben schon meinte. Nicht der Einzelne noch was kaputt, sondern die Masse ist es. Ja. Und da hängen die Stationen teilweise so offensichtlich, dass... Die sind eigentlich alle... Völlig offensichtlich, ja. Also übersehen kann man eigentlich nicht, kann man keine. Dass dann auch der ein oder andere Nachbar mal schauen will, warum stehen dann plötzlich die ganzen Leute bei mir gegenüber im Gebüsch. Ne? Das ist einfach. Also die Stationen sind schon, als Cacher sieht man sie sogar relativ schnell, man muss nur herausfinden, was man machen muss. Aber ich finde das toll, dass es immer noch, ich meine, die haben das ja im vollen Bewusstsein gemacht, die Owner. Ich finde das toll, dass es immer noch jemand angeht und dass es immer noch Owner gibt, die sowas machen, die nicht von vornherein so, ich meine, ich bin jetzt, wie lange dabei? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahre. Ich würde bestimmte Sachen schon gar nicht mehr anfassen. Ja, ja, ja. Das ist das, worüber wir letzten Freitag gesprochen haben am Nachtcash. Als du sagtest, der ist nichts. Und ich dir gesagt habe, es gibt aber Leute, denen fallen immer noch die Augen aus dem Kopf. Ja, das ist schon richtig. Weil unsere Erwartungshaltung und das Wissen einfach schon viel zu hoch ist, und wir bestimmte Dinge einschätzen können. Also ja, man geht schon zu falschen Ausdrücken, sehe ich auch so. hast du nicht unrecht. Man hat schon Scheuklappen auf und das eigene Denken ist schon viel zu schaffen. Der war jetzt trotzdem nichts, sorry, aber ja, man hat ihn härter beurteilt, als man hätte müssen. So sieht das auch. Ich habe ihn noch gar nicht gelockt, ich kann ihn noch beurteilen, wie ich will. Der Rest hier drauf ist auch, glaube ich, egal, den haben wir zwischendurch schon mit beantwortet. Jo, haben wir so noch was? Ich gebe jetzt erstmal die Münze. Wir haben jetzt eine Münze. Gästmünze. Ja, oh. Jeder, der hier war, kriegt ein Einzelstück. Naja, sie sind natürlich dann alle gleich, aber. Die schweigende Mehrheit? Ja, süß, ne? Hast du die machen lassen? Nee, ich habe selbst ein Design gemacht. Ja. Das sah richtig scheiße aus, habe das dann reingestellt. Dann mailte Bertha mich an. Dankeschön. Mit den Worten, wie hat sie schon, ob sie noch ein bisschen was am Design ändern könnte, um das etwas lebendiger zu machen. Mhm. Ich habe dann geschrieben, ja, ich weiß, dass das scheiße aussieht, mach einfach. Und dann hat sie es komplett weggeschmissen und das daraus gemacht. Das Einzige, was wir noch dazu oder ich noch dazu beigetragen haben, gesagt, ich möchte unbedingt, dass Marco sein Name auch mit drauf erscheint. Weil die. Ist das drauf? Der Link ist ja schon mein Name drin und ich wollte, wenn das beide Namen draufsteht. Auf der anderen Seite hat sie das tatsächlich noch untergebracht. Da? In dem weißen. Ach, da, das kann ich nicht schlecht lesen. Und man kann, ja, aber man kann schon. Fehlsichtig. Also ich fand es erstaunlich, dass man es überhaupt lesen kann, da war sie nämlich nicht sicher. Super. Haben wir uns mal welche machen lassen, damit unsere Gäste auch gerne hier waren. Ja, sind wir das wieso immer. Wenn du jetzt mit faulen Eiern beschmissen wirst, weil du Falsches gesagt hast, ich kann das nicht so beurteilen. Ja, ich denke mal, man kann nicht viel Falsches sagen, man kann nur für sich selber sprechen und ich denke mal, dass ich auch jedem in einer Form seine Meinung lasse und jeder kann beim Geocachen agieren, wie er möchte. Das ist ja das Tolle an dieser ganzen Geschichte. Jeder betreibt es wirklich so, wie er es versteht. Es gibt keinen, der oben sitzt und sagt, es geht aber so und so und das müssen wir ja so und so machen. Es gibt keinen Verband, es gibt kein Regularium. Oh, wenn das kommen wird, dann laufe ich echt. Nein, in der Form wird es das nicht geben. Aber ich glaube schon, dass es lokale Zusammenschlüsse von Geocachern geben wird. Die gibt es jetzt ja auch schon. Die erheben bloß keinen Alleinvertretungsanspruch, sondern die organisieren sich für sich selber. Mein Gott, und irgendwann werden wir auch beim Geocachen Gruppenabende und Kegelausflüge finden. Das ist einfach so. Das haben wir doch schon. Aber das ich ist dann. Nur, ich bin da noch nicht so sicher von. Aber man muss es ja nicht mitmachen. Und, ja. Weil das meiste, das sind so, ich weiß nicht warum, aber das sind so viele Individualisten, weil gerade beim Cachen, ich kenne ein Hobby, wo so eine Ansammlung von die Köpfen und Sendebewussten sind. Also, wie du sagst, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, um Gottes Willen, wir sitzen hier vor dem Mikro, also wäre ja schon bescheuert, wenn ich sage, aber ich bin nicht so. Wir sind ja nun nicht erste Generation, sondern wir sind ja schon zweite oder dritte Cacher-Generation, 2005, 2006. Die ersten sind 2002, 2003. Ja, und das waren Leute da. Das waren noch ganz andere, glaube ich. Die da waren, das waren die völligen Freaks, die. Wobei man mal beenden muss, immer dieses Erzählchen, früher war alles besser. Also früher haben sie genauso beschimpft wie heute. Nein, früher war es nur anders. Und das, warum ich beim Geocaching gelandet bin, das hat halt früher stattgefunden. Das ist einfach so. Geocaching hat sich extrem verändert. Ja, also Lost Places war halt früher das, was am meisten gereizt hat, was heute eher schon schwierig ist. Ja, da wurde ich im Forum angeschissen, da hat man dann das Verdauungsendprodukt direkt im Cache versenkt. Ja. Das war bei Klaus, ne? Ja, ja, ich weiß ja, ne? Ja, Supermax wurde mit brauner Wasser gefüllt, der Cache, ja, das stimmt. Da waren die Wege vielleicht ein bisschen kürzer, ich weiß es nicht. Aber ja. Irgendwer hat auch mal Erbsensuppe, ich glaube NDR oder irgendwie haben sie mal Erbsensuppe in den Cache. Also, das stimmt, das war früher fast schlimmer als heute. Heute wirst du einfach nur ignoriert. Also, diese Geschichte mit früher war alles besser, darum geht es letztendlich gar nicht. Das finde ich dann nee, auch. Also, es hat sich wirklich extrem geändert. Also, was mir auch auffällt, ist, dass Multis gar nicht mehr gemacht werden. Also, wirklich, die Dinger liegen und keiner geht hin. Also, leg ich ein Multi und ein Tranni nebeneinander und schreib bei dem Multi, dass du mindestens einen Kilometer laufen musst, dann kannst du den schon eigentlich gleich wieder disablen, oder kommt eh keiner. Es sind immer die gleichen, die Multis machen. Entweder das Locals. Ja. Oder der Multi ist so gut, dass du ein bestimmtes Klientel ansprichst und halt ein bisschen mit Multis handelst. Und am ersten Tag kommen natürlich 5 wegen FDF. Ja. Ansonsten, man muss ja ganz klar mal sagen, selbst wenn man immer sagt, Geocaching ist kein Wettkampf, Geocaching hat mit Statistik nichts zu tun, natürlich, es geht hier um pure Plätze. Um nichts anderes. Es geht um Genuss-Cachen. Das ist mein Lieblings. Das größte Makro bei GSAK ist, glaube ich, Feinstadt-Scan. Das Ding müsste schon ein eigenes Programm sein. Und dazu gibt es eine herrliche Anekdote. Es gibt in Hamburg einen Cacher, der hat in seinem eigenen Profil so ein ironisches kleines Statistikchen gehabt. Er hatte alle seine Caches nach seinen Anfangsbuchstaben sortiert. Das meinte er ironisch. Ja. Jetzt hat ihn die Wirklichkeit eingeholt. Es gibt nämlich auch bei Feinstads Genstatistik, die wirklich darauf hinausläuft, dass du mit jedem Buchstaben, den das Alphabet hat, mindestens einen Cash hast. Insofern saß er jetzt da mit seiner kleinen Statistik und. Ich fass es nicht. Muss ich echt mal aktualisieren. Das wusste ich, kann ich noch nicht. Ich habe das Ding schon irgendwie nicht mehr aktualisiert. Also ich, ganz ehrlich, ich gucke mir dieses Feinstadt-Gen einmal die Woche an. Und zwar nach dem Cachen. Um einfach zu sehen, wie sich das so entwickelt. Das finde ich absolut spannend, wie sich das entwickelt. Nicht wegen der Gesamtzahl, sondern einfach die Kurven, also dass man so selber sieht, so reflektiert man, wie entwickelt sich dein eigenes Cachen. Das finde ich super spannend. Scheiß auf die Gesamtzahl, ich mache den Kohl dabei nicht fett. Also da überholen mich ja manche in einem Jahr mittlerweile. Also das hat mich früher, fand ich das total faszinierend. Also jetzt nicht Feinstadt gern, aber so Statistik, glaube ich, gemacht. Und dann hat man, der hat aber weniger als ich und der hat mehr als ich. Und ich habe viel mehr Multis. Und dann hat man gerechnet, kannst ja pro Multi drei Stationen rechnen. Muss auch mal so eine Phase geben, wo das total geil, weil wir waren ja auch mal in den Top 50. Top 100 waren wir. Achso, ich wollte sagen, ich war mal 80. und fiel dann aber weiter zurück. Das war aber nur irgendwie nur einmal aus Versehen. Da haben wir in diesem Jahr extrem viel gecashed. Und danach fiel das auch ab. Also da war das dann vorbei. Und jetzt GSHK benutzen wir nur noch dafür, dass wir die Tourplanung machen. Und dafür ist das auch absolut genial, dieses Programm. Absolut, ja. Und ich mache es mit Auto zusammen. Dann mache ich nicht mehr, weil wir so viel. Guck mal, wir machen ja. Wir machen zwar Powertrails, aber wir haben bestimmte Kriterien daran. Also wir machen sie, wenn sie 15 Kilometer unterschreiten, zu Fuß. Wenn es nicht gerade so viel Asphalt ist. Und allein halt, wenn es funktioniert, um sich ein bisschen zu bewegen. Wenn sie länger sind und mit dem Fahrrad machbar sind, mit dem Fahrrad machbar heißt, dass du nicht alle 100 Meter absteigen musst, weil es gibt nichts Schlimmeres, als alle 100 Meter vom Fahrrad zu müssen. Das ist ja Blasenwagen. Sondern wenn die Abstände der einzelnen Caches fahrradkompatibel sind, machen wir sie beim Rad. Was wir nicht mehr machen, ist Powertrails mit Auto abfahren, weil es einfach nur krank ist. Es ist sag das jetzt nicht. Ich kann auch näher rangehen. Das ist krank. Also ich habe gerade... Es gibt diese Serie von... bei Vincent, wie heißt sie, Kartenspiel? Ja, ja. Wir wollten sie ja auch machen. Wir sind beim ersten Cache vom Kartenspiel angekommen und dann stand schon ein Auto in Warteposition vom ersten und der davor, der lockte schon. Dann haben wir uns gedacht, das Spiel spielen wir jetzt irgendwie 60 Caches? Das hätte ich jetzt auch nicht, nee, okay. Wir haben es dann irgendwann mal gemacht, nur um zu wissen, einfach mal mitzureden, wie ist denn das? Und das war auch der einzige Powertrail, den wir mit dem Auto gemacht haben. Also wenn ich fünfmal ausgestiegen bin, bin ich müde, dann habe ich keine Lust mehr. Ja gut, wenn du zu zweit bist, kann einer fahren, der andere steigt aus. Ja. Auf Twitter hatten sie letzte Diskussion, da fragte einer, sucht nach Powertrail, ist der Auto geeignet? Da habe ich echt befremdet mitgelesen, weil das hat für mich dann schon nichts mehr mit Cash. Da fehlt mir das Grüne, da fehlt mir das Suchen, da fehlt mir gar, da ist alles weg irgendwie. Aber gut, wenn sie Bock drauf haben, was soll's. Ansonsten, warum nicht? Also, wenn die schön gemacht sind, es gibt ja so diese Zodiac-Serie im Norden von Hamburg oder auch hier bei Hasefeld von, wie heißt jetzt der? Ja, das sind ja kleine. In Lüneburg gibt es einen, die sind 80 oder so, da habe ich die Hälfte von gemacht. Den kann man schön. Ich bin nicht zu Fuß gelaufen, der führt hauptsächlich durch den Wald, der war echt entgegen vieler schlechter Stimmen. Also wenn das möglich ist und die Verstecke eben auch ein bisschen, ich will nicht sagen naturkompatibel, ich glaube, da wird manchmal ein bisschen zu viel Brimborium drin gemacht. Ja, also ein bisschen zertretener Moos macht den Wald jetzt nicht viel. Genau, so ein halbes Jahr später ist alles wieder zugewachsen, aber natürlich sollte man sich schon ein bisschen schonen bewegen. Nee, der in Lüneburg war wirklich, also relativ einfache Verstecke, das war okay und alles durch den Wald. Und du, glaube ich, das sind 36 Kilometer. Du kannst ihn aber in der Mitte abkürzen, sodass du praktisch 18 Kilometer machen kannst. Erstmal nur eine Hälfte. Und der war gar nicht so schlecht. Also der hat mir gefallen. Ich mache sonst ja keine Powertrails. Aber ich wollte gerne in Köln die 7000 voll machen. Deswegen hatte ich da mal Gas gegeben. Reiner Statistiker. Ja, ich mag das. Diese runden Zahlen mag ich schon. Aber du hättest doch eigentlich gar nicht locken müssen. Mit dem hättest du doch von zu Hause das mal machen müssen. Du musst doch gar nicht unterschreiben. Das sieht doch schon keiner. Bei diesen massenkompatiblen Dingern da. Du weißt doch, meine einzige Anforderung als Cachen ist die Unterschrift im Log. Da muss ich schon drinstehen und da gewesen sein. Was ich pervers finde, das sind dann diese Geschichten, die dann in so einem Powertrail wie diesem Alien-Trail in den USA funktionieren, wo es wirklich schon eine Anweisung gibt, wie du das zu machen hast. Ja. Du mietest dir einen Van mit einer Schiebetür. Und die erste Dose bringst du selber mit. Und die Schiebetür wird irgendwie mit Tape festgemacht, damit sie nicht von alleine zugeht. Einer fährt, einer lockt und der andere fischt nur die Dose vom Straßenrand. Ich hätte schon aufs Locken keinen Bock. Nein, das ist für mich pervers, weil was ist da jetzt das Erlebnis? Da kann das Erlebnis ja eigentlich nur diese logistische Leistung sein, innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit möglichst viele Caches zu machen. Eine andere Faszination ist da ja nicht. Doch, danach hast du eine ganz hohe Zahl. Das ist die Wüste von Nevada, da gibt es nichts, da gibt es nur Sand. Ja, aber du hast danach eine hohe Zahl auf dem Found. Ja, das. Und deswegen ja die Frage, warum werden keine Multis mehr gemacht? Weil natürlich viele Cacher, die anfangen, ganz viele sehen, die mehr Punkte als sie haben. Und das sind ja halt die Punkte, die daneben stehen. Das ist ja auch immer und da möchte man ganz schnell hin. Und deswegen. Ob es bestritten wird oder nicht, du wirst schon anders sagen, wir gucken mit vielen Founds. Das muss man auch mal realistisch sehen. Ich bin da ein bisschen gespalten, aber vielleicht sollte Grounds es doch mal ausprobieren, einfach nur ein bisschen den Speed rauszunehmen aus dem ganzen Geocaching. Die Punkte aus den Statistiken, aus den Logs wegzunehmen. Oh, ich glaube, dann fackeln sie die ab. Das ist so viel früher bei Dracula. Da kommen sie mit so Feuern und fackeln. Sie kastrieren ihr eigenes Geschäftsmodell, weil sie damit natürlich die Zunahme des Geocachings noch befeuern, den kleinen Wettbewerb da reinbringen. Aber sie müssen auch dran denken, dass sie sich selber ja auch tot machen damit. Hm? Ja, aber wenn er bis dahin in Rente gehen kann, ist ihm das ziemlich egal. Also ich glaube nicht, dass sie das machen werden. Da haben die kein Interesse. Aber das wäre die einzige Möglichkeit, um so ein bisschen Luft rauszuholen. Ja, dass die Frauenzahlen verschwinden, ja. Sie können ja gerne im Profil bleiben. Sie müssen ja bloß von der Webseite. Die waren sie doch ganz kurz. Die Logs waren sie ganz kurz. Natürlich. Was geht da gleich für ein Aufschrei? Ein Aufschrei des Entsetzens. Meine Punkte sind weg. Das, was ich aber am knacktesten fand, ist, da bin ich erst gleich drüber gefallen. Die Logs gehen doch jetzt erst, wenn du blätterst weiter. Auch nicht mehr, ne? Doch, wenn du blätterst und dann wenn du unten angekommen bist, dann blätter ich. Ich habe am ersten Tag schon ein Grease Monkey Script installiert, was da automatisch gleich alle Logs liegt. Das weiß ich, das muss ich mir auch besorgen. Weil als ich bei Lair of Cerberus, bevor ich das vorbereitet habe, wollte ich jetzt natürlich die untersten ersten Logs suchen. Da habe ich 10 Minuten dran gescrollt, bis ich unten war. Ja, du kannst, und darauf kommt es einfach mal an, man kann ja im Browser nach bestimmten Begriffen filtern. Das geht ja nicht, wenn du nicht alle Logs geladen hast. Ja, genau. Oder du suchst einen bestimmten Suchenden mit einem Cacher, das geht ja alles gar nicht mehr. Insofern gab es ein Grease Monkey Script, wo man das sofort. Und das habe ich nämlich, bis ich da unten war. Ich wollte nur wissen, wer den als erstes gelockt hat. Und das war irgendein Spinner, der 2010 sich jetzt angemeldet hat. Der hat so 7-8 Caches gelockt, die er überhaupt nicht gemacht haben kann. Also, was das für ein komischer Fake-Account ist, weiß ich auch wieder nicht. Ja, wie gesagt, also, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich glaube, das korrigiert sich von ganz alleine. Cacher, die dieses Mittel brauchen, um sich nach oben oder nach vorne oder wo auch immer zu spülen, die hören irgendwann auf, weil sie die eigentliche Faszination des Cachens nie begriffen haben. Das sind Number-Cacher, die wollen Nummern haben, aber den einzelnen Cache nicht bewerten. Ja, aber die sind ja immer alle schon Jahre dabei, die da oben rumlaufen. Aber das sind ein ganz paar und die haben auch eine andere Intention dabei. Ja. Was die treibt, weiß ich nicht. Da will ich mich auch nicht so äußern, weil. Ja, kann man ja auch nicht, man weiß es ja definitiv tatsächlich. Also, ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil wenn ich genauso leben würde, würde ich auch ganz anders cachen, gar keine Frage. Da müssen wir erst so beenden, meinst du? Ja, das. Nee, ich sag ja, dazu brauchen wir auch gar nicht viel sagen. Nein, ich sehe es auch tatsächlich so, dass ich es nicht beurteilen kann, weil ich einfach nicht weiß. Ich könnte das nicht. Mich würde das irre machen. Das wäre mir einfach too much. Aber gut, ich habe auch 7000 Founds, hören wir oft genug an, ein bisschen Statistik-Cacher. Ja, aber auch da sehe ich, ja, auch nie hat einer gefragt, wie kommst du denn da hin? Dass ich den freien Freitag habe, wissen die dann alle gar nicht. Erstmal wird geschimpft. Also das ist durchaus üblich in der Szene. Also merke ich immer wieder, dass ich wegen dieser 7000 Founds durchaus schon angelagert wurde. Und wenn ich dann sage, ja, hör mal, ich habe freitags frei, das ist für mich der Sporttag, da gehe ich tatsächlich cachen und da interessiert mich nicht, wie gut der Cache ist, da will ich Kilometer laufen und da liegen dann halt eine Menge Caches. Über die laufende Jahre kommt das dann zustande. Ja, da schnallen die meisten dann gar nicht. Denn dann ist mein Schnitt gar nicht so hoch. Im Prinzip müsste ich ja viel weiter vorne sein, weil ich ja gar nicht Vollzeit arbeite. Naja, aber du hast ja selber immer betont, dass du eigentlich Massencachen nicht magst, also dass du ja auch davon absiehst, mehr als 12, 13. Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Obwohl einmal habe ich ja 60 gemacht. Naja gut, jetzt haben wir ja auch gemacht. Man muss halt alles mal ausprobieren, um mitreden zu können, ob es einem gefällt oder nicht. Und man muss Prioritäten für sich selber setzen, was man will. Und wenn jemand seine Erfüllung darin sieht, möglichst viele Punkte zu kriegen, dann soll er das von mir aus machen. Aber ich messe mich nicht mit dem. Ne? Das ist also ich hatte eher das Problem, dass ich einen Zwiespalt hatte. Ich habe Die Punkte fand ich schon schön, die 60, das kann ich auch nicht anders sagen. Aber als ich die gelockt hatte, wusste ich nicht, scheiß auf die Punkte, das ist mir zu viel Arbeit. Echt, trotz Copy und Paste, da bist du ja bescheuert bei. Also die Caches, die mir im Gedächtnis geblieben sind, die haben lange gedauert. Die haben von morgens um 8 bis abends um 22 Uhr gedauert. Ja. Es gibt einen Punkt dafür. An die denke ich heute noch. Was ist denn so? Was ist dir so der beeindruckendste und bemerkenswerteste Cache, den wir gemacht haben, das war auf jeden Fall T-Lock hieß das, nehmen wir mal. The Lay of Glue in Timber oder so ähnlich von mir. Ach, da habe ich so viel von gehört, ich habe ihn nicht mehr erlebt. Das war, allein die Location war, du hast einfach nur da gestanden und gedacht, danke. Das war ein Spielplatz und der Cache. Ist das Cosmic Bob oder? Ja, Cosmic Bob und Katanos Namen. Wer auch sonst, ja. Glue in Timber. Ich weiß, Carsten hat genau, darüber gesprochen. Genau, Titel weiß machen. Ich nicht mehr. Und das war ein typischer Cosmic Bob Cache. Mit T5er Einlagen, und zwar richtigen T5er Einlagen. Und du wusstest nicht, was dich erwartet, weil wir uns vorher auch nicht schlau gemacht haben. Wir hatten auch keinen TJ. Und wir haben einfach mit offenen Mündern da gestanden und haben gedacht, machen wir das jetzt oder fahren wir jetzt nach Hause? Oder? Und da gab es eine Halle. In dieser Halle waren nur Jutesäcke drin. Und diese Jutesäcke lagen da schon 20 Jahre, was weiß ich. Die haben die klein gemahlen und haben da Tischplatten draus gemacht. Und da wuchsen Bäume drin, in der Halle, so kleine Bäume. Und du musstest jetzt über diese Sackberge überweg. Das roch alles schon tierisch, schimmelig, muffig. Und in die letzte Ecke. Und da musstest du dann auf zwei so Druckbehälter rauf, zum Beispiel. Oder die an der letzten Station waren... Du warst ja wie im fünften Stock eines Gebäudes, über dir war kein Dach mehr, links war so ein wackeliges Geländer und da waren Trichter. Und diese Trichter musstest du rein. Diese Trichter waren aber irgendwie 4 Meter tief oder 5 Meter. Ich bin nicht drin gewesen, an der Gramm war damals drin, weil ich hätte mir in die Hose gemacht. Ich wäre mein Leben nicht reingegangen, aber der hatte ja keinen Schmerz. Ja, und dann, also das, ich habe keinen Cache gemacht, der einen dann auch, Cosmic Bob hat ja immer intelligente Caches gemacht und Platanus hat damals auch diese die körperliche Komponente reingebracht. Hast du da auf Wikimitsch mal gemacht? Ja. Der hat ja auch so grenznah, also die fand ich immer zwischen Genie und Wahnsinn. Hat man so das gleiche Gleisbogen V2 war das, den gibt es aber da auch nicht mehr, wo du vor dem Final stehst und denkst, nein, das meint er jetzt nicht, das meint er jetzt nicht ernst mit dir, da sollst du jetzt nicht rein. Aber den fand so, und solche Caches bleiben noch letztendlich irgendwo im Gedächtnis und da kommt es dann auch nicht auf die Pünktchen drauf an, sondern auf das, was du da gemacht hast und was du da gesehen hast und das hat kaum ein anderer gesehen. Und ja, wobei, für Wikimitsch ist die Zeit vorbei, der war zu grenznah immer, die waren immer... Ja, das war schon. Also wie gesagt, das sind so die Sachen, die bleiben im Gedächtnis und das sind auch die Sachen, wo man dann nur einen Punkt für kriegt und wo man auch, ich glaube, wir sind dreimal nach Lüneburg gefahren, weil wir da nicht weiterkamen oder weil wir gedacht haben, da kann man jetzt nicht rein müssen. Wir haben es nicht geglaubt. Also ich war mit Alpha-Männchen dort. Hast du den auch gemacht? Ja. Und wir sind halt über die ganze Station gelaufen und als wir dann halt alles soweit erledigt hatten, ging es ja dann nachher darum, was waren das irgendwie, die vorletzte Station oder so war das ja irgendwie. Das Final war dann ja nachher wieder im Schuppen. Im Schuppen, ja, das war ja gar kein Thema. Aber ach, Moment, du meinst jetzt bei Schizophrenie. Bei der Schizophrenie, achso, okay, ich dachte, du warst jetzt bei Glue und Timber, okay. Nee, Schizophrenie. Der Final war irgendwie ziemlich, der passte gar nicht dazu. Nee, das nicht, aber dieses Gebäude, wo halt durch das Fenster rein ist. Wir sind drumherum gelaufen und dachten, nee, das. Irgendwo haben wir jetzt einen Denkfehler drin. Und wir haben an der Stelle einen Telefonjoker gezogen, habe ich dich sogar angerufen. Kann sein, ja. Und gesagt, dann müssen wir da jetzt wirklich. Stimmt, da, ja, da haben wir bestimmt doch da. Wir haben es nicht geglaubt. Also, wir hatten zwar eigentlich so alles richtig gedeutet, konnten es aber irgendwie nicht fassen. Nee, das war auch, stand auch mit offen. Und haben dann wirklich angerufen, weil wir sagten, sag uns doch mal jetzt, ob wir da wirklich rein sollen oder nicht. Obwohl, es gab nochmal einen grandiosen, die kennen die meisten gar nicht, den gab es nur ganz kurz. Carl Johnson, der steht auch immer für, wenn du wirklich körperlich gefordert werden willst, dann mach Carl Johnson, denn die führen dich sonst wohin. Und der hatte in Ochsenzoll, war ein Gebäude, sollte abgerissen werden. Mhm. Und da musstest du bis oben aufs Dach, da drinnen war noch Strom, das Telefon klingelte noch, Krankenhausakten habe ich heute noch zu Hause liegen, habe ein paar mitgenommen, um zu beweisen zu können, was da so alles rumliegt, dann von wegen Datenschutz. Und der Final war dann in einem Zimmer und du musstest von der Dusche den Vorhang zur Seite nehmen und da stand dann so eine lebensgroße Puppe, an der sie Beatmung geübt haben. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis meine Schnappatmung wieder nachgelassen hat. Warst du alleine drin? Ja, ich wusste das vorher. Ich wollte eine ganz normale Runde machen, hat er auch nicht vorher groß geguckt. Und hab gedacht, machst du den jetzt? Und als ich gesehen habe, was ein Multi ist, hab ich gedacht, scheiße, der sieht so interessant aus, machst du. Und ich war alleine unterwegs, Freitagvormittags. Alter, da ging mir die Düse, als ich diesen Vorhang zur Seite mache und dir guckt einer entgegen. Wobei man noch dazu sagen muss, dass das, was wir so als Lost Place bezeichnen, ja auch von anderen Gruppen frequentiert wird. Ne? Sind es die Fotografen oder die Paintballer oder... Ja. Ich glaube, es gibt so eine neue Generation von Erbsenpistolen, das ist so eine kleine gelbe Kügelchen, die findest du auch in all diesen Dingern. Mhm. Also es sind auch andere Gruppen, die sich da drin verbinden, ja, und die machen natürlich auch ein bisschen was kaputt. Ne? Bloß Geocacher sind wohl zahlenmäßig am meisten vertreten. Also ich sag mal, in den letzten Jahren ist es aber auch, sie übertreiben es auch gerade hier in Hamburg. Dann hatten wir Lost Place, das solltest du ernsthaft, wir haben es dann auch gemacht, musstest du über einen Mauerstein irgendwann an der Alster. Und das ist dann nicht mehr was, wo ich sagen kann, oh, naja... Weißt du, dann irgendwo in so einem Tunnel, wo oben noch gearbeitet wurde. Also, das ist dann schon mehr als grenzwertig. Und wenn da noch eine Menge Leute da reingehen, dann muss das auffallen. Und dann wird es echt heikel. Also, aber wir schauen mal, wo das hingeht. Ja, denke ich auch. Palace Places wird es noch geben, die wir nochmal irgendwann machen. Müssen wir uns doch dann die Erkenntnisrille nochmal angucken, bevor er nicht gemacht wird. So, haben wir jetzt alles. Dann kurz zu diesem Cache in Ochsenzoll, ebenfalls mit Alpha-Männchen da gewesen und wir waren die Letzten dort. Also der wurde an dem Abend deaktiviert und wurde schon gesagt, so jetzt wird noch abgeräumt. Ach, da war der Bauzaun schon rum, ne? Genau, und der wurde deaktiviert, während wir in dem Gebäude waren. Also wir waren wirklich die Letzten, die den noch besucht haben. Und ich bin halt auch in diese, was war das denn, die vorletzte Station oder so. Mhm. Ich bin in dieses Zimmer rein, aber relativ flott reingegangen und dachte so, habe ich da jetzt ein Gesicht gesehen? Nee, das kann nicht sein. Das wäre Blödsinn. Merkwürdig. Naja, und dann kam Alpha-Männchen hinterher und der kam zum Glück lachend rein und sagte, ja, schon gesehen, was im Bad steht. So, okay, ich habe wirklich nicht gesehen. Hatte der auch die Alarmanlage unten im Keller? War das da, wo du die Tür aufgemacht hast und die scheiß Alarmanlage ging los? Ich glaube, das war auch, ne? Ich glaube, das war mal ein Teil davon, der war aber nicht mehr funktionierend, als wir da waren. Also ja, doch. Und im Keller musstest du auch was suchen, machtest die Tür auf und der hatte oben so von so einem Wohnwagen so eine Alarmanlage losfiebte vor der Lautstärke und ich stand da, scheiße, was ist jetzt los? Boah, ey. Aber das ist so Carl Johnson Life. Also den seine Caches liebe ich auch, ehrlich gesagt. Die sind immer, und wenn du dich durch den größten Dreck wühlen musst, irgendwo auf so eine Bauernweide rauf, die sind immer cool, die Dinger. Und ohne zu übertreiben. Also er hat nie welche, wo es wirklich verboten gewesen wäre. Aber du musstest durchaus schon mal ein paar Kilometer durch irgendwelche Bauernwiesen am Arsch der Welt. Also ihm, ich kenne ihn ja persönlich auch. Ich habe ihn nie gesehen. Das heißt, das ist großartig persönlich, nein, also wir kennen uns. Und er hat ja teilweise auch Caches gemacht, die sollten dann auch provozieren. Ne? Das Pissoir am Hansaplatz war ja extra. Das ist schon ziemlich cool gewesen, da einen zu legen. Den fand ich schon so eklig, den fand ich schon wieder gut. Ja. Oder das Ding an der Ritze, auf der Reeperbahn. Das könntest du heute gar nicht mehr machen. Du würdest also... Sofort ein SBA kassieren. Du würdest den Sturm der Entrüstung würdest du auch laden, wenn du dann eine Dose wieder hinlegst. Das sind so Sachen, die... Den Karl ist schon cool. Also ich melde mich mit dem seit 6 Jahren, glaube ich, seitdem ich angefangen habe zu cachen. Wir haben es noch nie gesehen. Aber ich habe immer ein Bombenverhältnis. Also wir haben immer nette E-Mail-Verkehr zu. Und seine Caches finde ich... Also, grandios zum Teil. Also wie gesagt, es sind auch ein, zwei bei, die jetzt nicht so meins sind, aber die meisten sind einfach, der hat, ja, ist immer Überlegungen drin in den Caches. Und wir haben viel von ihm gemacht. Wir sind provokativ ist, ja. Jetzt, als die Cache-Dichte noch nicht so hoch waren, wir recht intensiv gecached haben, so war das Einzugsgebiet ja praktisch von Halb-Lübeck bis Lüneburg. Ja. Da war Norderstedt natürlich eine recht naheliegende Location, insofern sind wir da auch häufiger mal gewesen. Und hast du die Lübecker Vereinsbauer? Ja, nein, das war der erste Cache, wo ich gesagt habe, oder gedacht habe, worum geht es hier eigentlich noch? Ja, der war grenzwertig, aber er war auch cool, wenn ich geschafft habe. Ja, also natürlich hat man das damals verfolgt. Und als man gesehen hat, ich glaube, Free Agent waren die ersten, die ihn gefunden haben, die haben ja 3 Tage in dem Gebäude verbracht. Ja, wir auch 2 haben wir verloren, ja. Also ihr wart 2 Tage da. Ich glaube, die haben 3 Tage gesucht insgesamt. Ja, das haben wir auch 2 Tage. Ja. 2 Tage komplett gesucht, ja. Also 48 Stunden. Nicht am Stück, aber insgesamt fast schon. Ja, wir waren also mehr als 10 Stunden da. Und ja. Und 1, 2, das waren ja 2 Türme. Einer hatte, glaube ich, 7 Stockwerke und einer 5 und immer wieder hoch und runter. Alter Fohlen. Der Einzige, der noch laufen konnte, war Annegret. Also die ist jetzt 70, ich, die Frau, die lief da noch hoch und da runter. Da fand ich eigentlich, da war für mich so einer, ich bin ja nie da gewesen, vom Maß her war das Maß überschritten, in der Anzahl der zu findenden Stationen. Die waren also 4, es waren 7 oder 8. Also jetzt geht es ja los, dass bei Lost Places musst du nicht nur eine Station finden, sondern du musst in jede Station noch 2 andere finden. Ja. Bei 12 muss ich dann 36 Stationen finden. Ja, ja. Da sehe ich von dem Gebäude nichts mehr. Und, ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe einen abgebrochen. Da würde ich auch dazu mich verleiten lassen, mir das Final sponsern zu lassen und dann mir das Gebäude anzugucken. Ja, kann ich verstehen. Also das erste Mal ging es mir in Röpke so, als ihr das Haus. Das da war ich ja nie drin. Der ist ja jetzt weg, ja, aber jetzt ist er weg, jetzt kann man drüber reden. Der hat 3-4 Zimmer und irgendwie 12 Stationen. Also, war mir einfach irgendwann nach der dritten Station, habe ich gemerkt, ach Scheiße, ich hab einfach. Also, der Cash war okay, das liegt absolut nicht am Cash. Ich hatte echt keinen Bock mehr. Es war das x-te Gebäude. Das war einfach langweilig. Ja, gut, das wiederholt sich, ne? Ja. Wenn man dann auf kleinstem Raum so viel suchen muss. Dann die Cash-Verstecke waren in meinen Augen überzogen. Die konntest du, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendeiner ohne Anruf erledigt hat. Kann ich, glaube ich, einfach nicht. Aber selbst wenn, ich hätte sie ohne Anruf nicht hingekriegt. Als ich im Nachhinein hörte, wo die sind, wusste ich, nö, das hätte ich nicht. Also, was noch für mich okay war, war diese Universität. Wie hieß die denn noch? Die war cool, ja. University of Applied Geography. Genau. Da war völlig okay, das Maß war wirklich von den zu suchenden Stationen. War, ja, da war ja auch die Räumlichkeit für gegeben, ja. Ja, ne, das. Aber wie gesagt, da muss jeder selbst entscheiden und ich finde es schon toll, muss man ganz ehrlich mal sagen. Das gibt ja nicht nur Geocacher wie ich bin oder wie Martina ist, sondern es gibt auch Leute, die legen wirklich viele Caches. Ja. Und man muss den Aufwand ja immer mal honorieren und auch sagen, wenn es die nicht gäbe, die sich da mehr fürs Legen interessieren, dann hätten wir nicht diese Vielfalt. Und Hut ab vor der Fantasie. Ne? Also mich erstaunt das sowieso, wie viele das sind. Also ich wüsste gar nicht, warum ich erlegen soll. Bei uns wird alles vollgeklatscht, dann brauche ich nicht auch noch los. Also alleine Flakkuddel haut bei uns im Moment wieder. Oh. Hat wieder Multis gelegt. Also ich fand die bislang immer absolut genial. Wir sind ja absolute Flakkuddel-Fans. Ja, ich bin einfach zu doof gewesen. Das wird sich wohl auch nicht erinnern. Ich habe diese viel gemacht. Und ja, da geht's einfach darum, dass man sich in dieser Art von völlig verquasten Gedankengängen irgendwie reinfindet. Und die Ideen sind manchmal wirklich toll, muss man also was sagen. Mir an Flakkuddel gefällt, auch wenn wir bestimmt keine Freunde in diesem Leben mehr werden, der hat so einen Weg, die zieht da durch und das finde ich gut. Also das muss ich echt sagen, das ist was, was ich ihm einfach anrechne. Dann lässt sich da auch von nichts irgendwie abbringen oder so. Er meint, das passt so und dann macht er das auch so. Das ist mir immer noch lieber, als einer, der versucht, sich an alle anzupassen, wo dann nur so Hunde... Er hat seinen geschlossenen Fanclub. Wie viele Leute machen seine Caches? 20, 30? Mehr sind es ja nicht. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die dann auch mit Begeisterung, ja, was ja, ich bei ihm auch beeindruckend finde. Er zieht das wirklich ganz konsequent durch. Er ruft niemanden an. Wenn er einen Cache nicht findet, dann findet er ihn nicht. Punkt. Das ist jetzt auch ein gutes Schlusswort. Jetzt haben wir genug gelabert. Die Hälfte ist schon eingeschlafen. Ja, wir müssen nur die Hälfte rausschneiden. Achso, wir müssen doch. Nein, schon. Wir müssen was rausschneiden? Nö. Das wird heute Abend nachvertont. Ich unterlege dich noch ein paar so Sachen bei dir. Damit genau. Wir wollen Reibungspunkte schaffen. Ja, haben wir noch was? Nö. Ja, lad das doch bei YouTube hoch und dann kannst du ja Bildschirmtext einblenden. Fotografien von ihm, wie auf lauter verbotenen Gelände genau. Rumläuft. So wie sagen. Habe ich nie gemacht. Du hast gesagt, tschüss. Ja, komm. Tschüss. Tschüss. Tschüss.